Halleluja. Lass uns mal unsere Stimmen erheben und lass uns wirklich den Namen Jesus ausrufen, ganz bewusst über jedem Herzen hier in diesem Raum. Als allererstes lass uns dann den Namen Jesus ausrufen über jeder Familie, die hier in diesem Raum repräsentiert ist. Und lass uns dann ausrufen den Namen Jesus über jedem Verstand und jedem Herzen in unserem Land und in unseren Ländern. In dem Namen Jesus, komm, erhebe mal deine Stimme. Freiheit, wir sagen Klarheit, wir sagen Liebe. Oh, wir rufen den Namen Jesus aus, über jedem Herzen, in unseren Nationen, Herr. Wir rufen den Namen Jesus aus, über den Politikern in unserem Land. Wir rufen den Namen Jesus aus, über den Medien in unserem Land. Oh, wir rufen den Namen der Wahrheit aus. Oh, wir rufen den Namen der Wahrheit aus. Oh, wir rufen den Namen der Liebe aus. Oh, wir rufen den Namen der Freiheit aus. Nationen. Lass uns den Sieg des Namens Jesus ausrufen über Israel. Lass uns den Sieg des Namens Jesus ausrufen. Oh, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, Jesus, wir proklamieren deinen Sieg. Oh, wir proklamieren deinen Sieg. Oh, wir proklamieren deinen Sieg. Oh, wir proklamieren deinen Sieg, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Blut, Herr. Danke, Jesus, für dein Blut, das vergibt, Herr. Danke, Jesus, für dein Blut, das reinigt, Herr. Und es neu freien Zugang gibt, Herr. Herr, wir rufen dein Blut an, Herr, auch über unsere Nationen. Herr, vergib unsere Nationen, Herr, wo wir gegen deine Wege gegangen sind und gegen deine Wege gesündigt haben, Herr. Herr, vergib insbesondere heute Morgen, Herr, wir bitten dich um Vergebung, Herr, für unsere Regierung stellvertretend, Herr, wo sie deinem auserwählten Volk teilweise die Unterstützung entzogen hat in den letzten Tagen, Herr. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wir bitten dich stellvertretend um Vergebung und wir beten, Herr, Herr, dass diese Entscheidung korrigiert wird in dem Namen von Jesus, Herr. Herr, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wir setzen frei, Herr, Herr, dass unser Land klar an der Seite Israels steht, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Wir nehmen dein Blut in Anspruch, Herr. Herr, wir tun stellvertretend Buße, Herr. Herr, für diese Schuld, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du vergibst, Herr, dass du reinigst, Herr, und dass du neu aufsetzt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, Herr, dass all diese Mächte der Finsternis, diese Mächte der Lüge, Herr, die in diese Richtung gedrängt haben, Herr, Herr, dass sie verschwinden, Herr, Herr, dass sie ihren Einfluss verlieren, Herr, Herr, dass auch all die Politiker, Herr, Herr, die gegen Israel gehetzt haben, Herr, dass sie ihren Einfluss verlieren, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Vater, Herr, wer dein Volk segnet, der ist gesegnet, Herr. Herr, wer gegen dein Volk geht, Herr, der ist nicht gesegnet, Herr. Oh, danke, Vater, dass du unser Volk klar an der Seite deines Volkes stehen lässt, Herr, in ihrem Kampf gegen die Terroristen, Herr. Herr, wir setzen es frei in dem Namen Jesus, Herr. Herr, wir rufen den Namen Jesus aus, Herr, über Israel, Herr. Herr, wir sagen Sieg über alle seine Feinde, Herr. Herr, wir sagen Sieg über alle Mächte der Finsternis. Oh, wir rufen Sieg aus über deinem auserwählten Volk, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Oh, wir preisen deinen Namen, Herr. Oh, wir preisen deinen Namen, Herr. Oh, wir preisen deinen Namen, Herr. Halleluja, Herr. Herr, Name über alle Namen, Herr. Oh, wehe, wehe, wehe durch den Nahen Osten, wehe durch Israel, Herr. Oh, wehe, Herr, durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, Herr. Wehe mit deinem Geist, Herr. Oh, wir sagen, der Name Jesus hat die Lufthoheit über unsere Nationen. Oh, der Name Jesus hat die Lufthoheit über unsere Nationen, Herr. Oh, Shekaramando Korabasi Kananamando Dololo. Shekaramando Lololo. Elalalala. Komm, erhebe nochmal deine Hände. Einfach in Fürbitte für die Nationen. Ekaramando Gosi Kanamando Dolo. Ekaramando Lolo Boshi Kananamando. Nationen. Oh, als dein Volk, Herr, bringen wir dir unsere Nationen, Herr. Reinige uns durch dein Blut, Herr. Reinige die Nationen durch dein Blut, Herr. Und mach sie zu Jüngern, Herr, so wie du es verheißen hast, Herr. Alle Nationen zu Jüngern, Herr. Oh, zu Jüngern der Wolken- und Feuersäule. Zu Jüngern deiner Herrlichkeit. Zu Jüngern deiner Wahrheit. Oh, Jesus, wir beten dich an. Oh, wir beten dich an, Jesus. Oh, lass uns weiter Jesus anbeten. Halleluja. Weiter Jesus anbeten. Korabasia da la maschanda da da da da da. Your name is fire. Stop. Halleluja. Jesus spricht in Johannes 12, Vers 31 und er sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das ist passiert am Kreuz. Und er sagt weiter, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, also wenn ich auferstanden bin, und wenn der Teufel durch die Auferstehung und durch das Sprengen des Blutes Jesu an den himmlischen Altar hinausgeworfen sein wird im Himmel, dann sagt er, dann werde ich alle zu mir ziehen. Dann werde ich alle zu mir ziehen. Dann werde ich alle an mein Herz ziehen. Dann werde ich alle hineinziehen in dieses Herz der Liebe, der Barmherzigkeit, der Kraft von Gott, oh, der himmlischen Autorität, der himmlischen Macht, der himmlischen Liebe. Ich werde alle hineinziehen in dieses Herz. Und bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Weißt du, je näher du an Jesus herankommst, je näher du dich zu ihm ziehen lässt, umso heißer brennt das Feuer. Oh, umso heißer brennt das Feuer seiner Liebe, umso heißer brennt das Feuer seiner Leidenschaft, umso heißer brennt das Feuer seiner Entschiedenheit, umso heißer brennt das Feuer seiner Hingabe, umso heißer brennt das Feuer der Bereitschaft, einfach für Jesus zu gehen und Land einzunehmen und das Evangelium zu verkünden und vorwärts zu gehen mit ihm, grenzenlos zu denken mit ihm und Land einzunehmen, umso heißer brennt das Feuer. Halleluja, Halleluja. Und Gott hat mir vor dem Gottesdienst jemand gezeigt und du bist heute Morgen hierher gekommen und vielleicht bist du das erste Mal hier sogar, aber du merkst einfach in deinem Herzen, auch vielleicht gerade während ich jetzt spreche, du merkst einfach in deinem Herzen, du bist nicht mehr so heiß für Jesus, wie du mal warst. Du warst mal heiß für Jesus und du warst mal entschieden für ihn, aber irgendwie ist dieses Feuer ausgegangen in deinem Leben. Dieses Feuer ist ausgegangen in deinem Herzen und jetzt ist es irgendwie, ja, du glaubst noch an Jesus, aber es ist so eine Lauheit. Es ist so eine Gleichgültigkeit. Weißt du, Jesus hat auch gesagt in Offenbarung 3, Vers 15, dass er die Lauen aus seinem Mund ausspeien wird. Das ist keine schöne Sache. Lauheit ist eine schreckliche Sache. Aber Jesus ruft dich heute Morgen wirklich in das Feuer Gottes hinein. Und vielleicht betrifft es auch noch andere Leute, vielleicht betrifft es mehrere. Aber er ruft dich wirklich raus aus der Lauheit. Er ruft dich rein in das Feuer Gottes. Er ruft dich rein wirklich nah. Er zieht dich zu sich heute Morgen wirklich in dieses Feuer der Entschiedenheit. In dieses Feuer der Bewegung des Geistes Gottes. In dieses Feuer, weißt du, wo du brennst und wo du sagst, jawohl, ich gehe für Jesus. Wo du wirklich diese Schärfe hast, wo du diese Klarheit hast, wo du diese Entschiedenheit hast, wo du diese Radikalität auch des Herzens hast. Halleluja, Halleluja. Wenn du hier bist und du merkst, dieses Feuer ist mir irgendwie abhanden gekommen, aber du möchtest dahin zurück und du spürst es, Jesus ruft dich dahin zurück, dann einfach gerade jetzt ganz schnell, komm einfach hier nach vorne, wir wollen uns gemeinsam ausstrecken. Wir wollen uns gemeinsam ausstrecken nach diesem Feuer. Wir wollen uns gemeinsam ausstrecken. Halleluja, streck einfach deine Hände aus. Wir wollen uns gemeinsam ausstrecken nach diesem Feuer. Oh, da ist Feuer, da ist Feuer. Oh, da ist Feuer. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, er will nicht, dass wir lau sind. Oh, dass du kalt oder heiß wärst, aber nicht lau. Oh, Shekaramando Korabasanda Karalala. Oh, Shekaralala. Betet einfach, erhebt eure Stimme. Erhebt eure Stimme, sagt ihm. Sagt ihm, Jesus, ich möchte ganz neu heiß werden. Ich möchte ganz neu heiß sein. Ich möchte ganz neu brennen. Oh, ich möchte ganz neu brennen in dieser Entschiedenheit. Sag es ihm, sag es ihm, sag es ihm. Ich möchte ganz neu brennen. Ich möchte ganz neu brennen in diesem Feuer. Oh, sag es ihm, sag es ihm, sag es ihm mit deinen Worten. Sag es ihm mit deinen Worten. Sag ihm, ich möchte ganz neu brennen für dich. Ich möchte ein Zeugnis sein für dich. Ich möchte eins sein mit dir. Ich möchte entschieden sein für dich. Oh Jesus, bete, bete, komm, bete, bete, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme, oh, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme, oh, Rakamando Korobo Sandalala, oh, Sandalala. frisches Feuer. Oh, frisches Feuer für ihn. Oh, frische Liebe. Oh, wo du ganz neu sagst, Jesus, ich liebe dich. Oh, mit deinem ganzen Herzen sagst du, oh, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, jede Faser meines Seins, jede Faser meiner Seele soll dir gehören und soll von dir gebraucht werden und soll von dir durchdrungen sein. Oh, jeder Tag meines Lebens soll von dir gebraucht sein, um dein Reich auszubreiten, um dein Feuer auszubreiten, um deine Liebe auszubreiten, um das Evangelium auszubreiten, in der Kraft von Zeichen und Wundern. Halleluja, Halleluja. Bete, bete, bete, bete, erheb deine Stimme. Oh, da ist das Feuer Gottes, das durch dich durchgeht. Gerade jetzt. Oh, da ist das Feuer Gottes. Oh, da ist das Feuer Gottes. Oh, da ist das Feuer Gottes, das gerade jetzt durch dich durchgeht. Schau jetzt auf niemand anders, schau auf nichts anderes. Es ist zwischen dir und Gott. Feuer! Oh, Feuer! Oh, frisches Feuer für dich! Oh, Erneuerung des Feuers! Erneuerung der Liebe! Oh, Erneuerung der Hingabe! Oh, Jesus, wir lieben dich, Herr! Wir lieben dich, Herr. Jesus, wir lieben dich, Herr. Jesus, wir lieben dich, Herr. Jesus, wir lieben dich, Herr. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Oh, sag ihm deine Liebe. Oh, wir lieben dich. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, da ist Feuer für eine ganz neue Generation von Feuerträgern. Oh, Gott entzündet eine ganz neue Generation von Feuerträgern. Oh, das ist unabhängig vom Alter. Oh, einige hier im Raum haben noch nie wirklich eine Bewegung Gottes erlebt, haben noch nie wirklich erlebt, was es heißt, im Feuer Gottes zu gehen, im Feuer Gottes zu sein. Oh, Gott will dich entzünden. Erhebe deine Stimme. Oh, Feuer. Generation Feuer. Oh, eine Generation Feuer. Oh, eine Generation Feuer. Oh, eine Generation. Generation Feuer. Oh, eine Generation Feuer. Oh, eine Generation Feuer. Oh, eine Generation Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Generation Feuer. Hier auf die Kinderfreizeit, die Kinder- und Jugendfreizeit geht jetzt. Ihr dürft mal nach vorne kommen, weil Gott möchte eine neue Generation auch im Natürlichen anzünden. Halleluja. Gott möchte eine neue Generation von Erweckungsträgern, von Feuerträgern anzünden. Halleluja. Halleluja. Silvi, lass sie durch. Halleluja. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Diese wunderbaren, kostbaren Kinder und Jugendliche starten heute für, wie viel? 4 Tage, oder? 5 Tage. 5 Tage Kinder- und Jugendfreizeit. Komm nur weiter darüber, genau, komm weiter darüber. Und wir wollen wirklich Gott zusammen glauben, dass sie in diesen Tagen wirklich das Feuer Gottes erleben. Wir wollen Gott zusammen glauben, dass jeder Einzelne von ihnen in diesen Tagen, jeder von euch, wirklich eine persönliche Begegnung mit Jesus hat. Wie wäre das? Seid ihr damit eins? Halleluja. Jeder von euch eine persönliche Begegnung mit Jesus. Okay? Und wir wollen euch dafür segnen. Und wir glauben, dass jetzt, wenn wir euch segnen, dass wirklich etwas auf euch kommt, was euch die ganzen nächsten Tage begleiten wird. Eine Substanz vom Himmel. Und ihr werdet Begegnungen haben mit Jesus. Und ihr werdet Erfahrungen haben mit Jesus. Und ihr werdet seine Liebe erleben. Und ihr werdet auch Gemeinschaft untereinander erleben. Aber darin die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Amen. Seid ihr da dabei? Kommt, ihr Kids, streckt mal eure Hände aus. Und ihr anderen, streckt eure Hände zu ihnen aus. Wir wollen sie segnen. Irina, kommst du mit? Halleluja. Wir wollen euch segnen. Und auch ihr Leiter, einfach die Leiter von der Freizeit, kommt ihr einfach auch mit dazu. Halleluja. Danke, Jesus, Sabrina und wer sonst noch mitleitet, Timo. Genau, betet einfach mit für die Kinder. Oh, Shakaramando Korabasakaradanamasandada. Halleluja, segne. Segne diese kostbaren Kinder, Herr. Oh, mit dem Feuer der Liebe Gottes. Begegnungen mit dir, Herr. Oh, Begegnung mit dir, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Begegnungen mit dir, Herr. Oh, Begegnungen mit dir, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für das Feuer deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Tage, Herr, die sie nie vergessen werden, Herr. Halleluja. Für Tage, die sie nie vergessen werden, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr im Raum, betet für sie. Betet mit für sie. Oh, wir setzen die Engel Gottes frei über dieser Freizeit, Herr. Oh, wir setzen den Himmel frei. Halleluja. Na, möchtest du mal einen Engel erleben? Na, mal einen Engel sehen, das wäre was, ha? Halleluja. Ich segne dich in Jesu Namen. Mit der Substanz des Himmels in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und wir segnen auch die Leiter und Mitarbeiter der Freizeit. Oh, kommt ihr mal, alle, die ihr mitarbeitet und leitet, kommt einfach auch mal hier nach vorne. Alle, die ihr mitarbeitet bei der Freizeit, kommt einfach mal hier nach vorne. Wir wollen euch auch speziell segnen. Mit der Liebe Gottes, mit der Weisheit Gottes. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Oh, für deine Kraft, ja. Jesus. Oh, lass dich starke Zeiten in deiner Gegenwart haben, Herr. Halleluja, wir geben dir jetzt schon die Ehre für alles, was du tust, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für eine neue Generation, die du aktivierst. etwas in dieser Zeit. Komm, lass uns mal Jesus Ehre geben für eine neue Generation, die er aktiviert in dieser Zeit. Eine neue Generation von Erweckungsträgern. Eine neue Generation von Feurigen. Oh, eine neue Generation von Heißen für Jesus. Oh, Glory! Glory! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh, Jesus! Yes! Oh, wir lieben euch! Wir glauben an euch! Ihr seid die Kommenden! Die kommenden Jesus-Fackeln, die kommenden Jesus-Träger. Halleluja. So gut. So gut. Halleluja. So gut. Halleluja. Oh, die beiden sind noch nicht gesegnet worden. Irina, dreh dich mal um. Das sind zwei Mädels, die noch nicht gesegnet worden sind. Halleluja. Und wir wollen wirklich, wir wollen am Ende dieser Freizeit, wir wollen die Zeugnisse hören, was Jesus getan hat. Wir sind gespannt, was wir hören von euch nächsten Sonntag oder wann auch immer die Gelegenheit dazu ist. Aber wir sind echt gespannt und wir segnen euch. Und ihr werdet eine mächtige, starke, gewaltige Zeit haben. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns Jesus nochmal einen kräftigen Applaus geben für sie alle. Halleluja. Yes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt dürft ihr wieder in den Kinderdienst gehen und da noch eine super Zeit haben, bevor ihr nachher losfahrt. Und alle anderen, ihr dürft an Platz gehen, weil jetzt hören wir hier noch zusammen das Wort. Und wir haben heute Morgen ein starkes Duo. Zuerst wird Astrid eine kurze Botschaft weitergeben, ein kurzes Wort weitergeben und dann wird Irina die Hauptpredigt machen. Also, hört gut zu, was der Heilige Geist euch zu sagen hat und freut euch auf das Wort Gottes. Halleluja. Amen. Halleluja. Geben wir mal der Astrid den kräftigen Applaus. Sie startet. Wow, so eine herrliche Gegenwart Jesu hier. Also, wo wir vorher Jesus, Jesus, Jesus gesungen haben, da wurde die Luft so frei. Vor seinem Namen muss sich jedes Knie beugen. Er ist der Name über allen Namen und er ist hier. Weißt du, er ist hier, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Jesus lebt. Weißt du, er lebt. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er lebt. Und es ist so gut, wir haben einen lebendigen Gott, einen liebenden Gott. Und weißt du, mein Herz hüpft seit einiger Zeit so vor Freude, weil, weißt du, jetzt ist die Zeit, wo er uns näher zu sich zieht, wo er uns näher an sein Herz zieht. Weißt du, da geht der Ruf aus an seine Braut, komm näher zu mir. Lern mich besser kennen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Zeit mit dir verbringen. Jesus sehnt sich danach, dass du ihn besser kennenlernst. Weißt du, er ist alles, was du brauchst. Er ist alles, was du brauchst. Und er will dir das immer tiefer zeigen. Weißt du, wir leben in einer neuen Zeit, wo sich unser Herr so offenbart wie noch niemals zuvor. Oh, so gut. So gut. Die Zeit des Mangels ist vorbei. Weißt du, die Zeit des Mangels ist vorbei. Unser Herr ist ein Herr des Überflusses. Er hat Überfluss in allem, was du brauchst. Er ist dein Versorger. Und ich hatte am Dienstag schon diese Bibelstelle, Philipper 4,19. Mein Gott aber wird alles, was wissen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Weißt du, diese Bibelstelle steckt jede Not, alles, was du brauchst. Er will alles erfüllen, was du brauchst. Hast du einen Umstand? Er will dieser Not begegnen. Brauchst du mehr Liebe? Brauchst du mehr Freude? Er will dir alles schenken. Brauchst du Heilung? Er will dir Heilung schenken. Brauchst du mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis von ihm? Er will dir alles schenken. Er hat alles mit seinem Blut für dich erkauft. Und er will dir alles geben. Warum? Weil er dich so sehr liebt. Wenn der Feind kommt, wenn er dir Umstände bringen will, wenn er sagen will, so geht's nicht weiter, wo du keinen Ausweg siehst, dann kommst du, mein Gott, aber, weißt du, wir sind keine Aber-Leute, aber ist sonst nicht gestattet für uns, wenn wir sagen, ja, jetzt wurde für mich gebetet, aber, ich kenne das Wort Gottes, aber, dieses Aber gehört nicht mehr zu uns, weil das ist das Zweifel-Aber. Es gibt ein Sieges-Aber. Mein Gott-Aber. Weißt du, dieses Mein Gott-Aber, wenn der Feind dich bedrängen will, wenn es stürmt, wenn es schneit oder ob die Sonne scheint. Mein Gott-Aber. Mein Gott-Aber. Sag's mal, mein Gott-Aber. Yes. Er ist das Ass in deinem Leben. Er schlägt alles, alles, alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn immer tiefer erkennen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Weißt du, wir haben für so vieles Zeit. Und der Feind versucht natürlich alles, dass er dich ablenkt von deiner Zeit mit Jesus oder dass du gar nicht dazu kommst, überhaupt Zeit mit ihm zu haben. Aber ich sag dir, das ist das Beste, was du machen kannst. Zeit in deine Gemeinschaft mit Jesus zu investieren. Weil dann wirst du immer stärker. Deine geistlichen Muskeln wachsen. Und du suchst immer schneller Zuflucht bei ihm, anstatt dass du zulässt, dass deine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen. Josua 1,9. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Dein Gott ist mit dir. Weißt du, er ist El Shaddai, Gott, der Allmächtige, der Große, der Starke, der die Welt erschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Kein Anliegen von dir ist ihm zu klein. Kein Anliegen ist ihm zu groß. Er ist der Allmächtige. Er ist der Allmächtige, der große, mächtige Gott. Und er liebt dich. Er liebt dich. Er ist für dich. Er interessiert sich für dich. Weißt du, da hüpft dein Herz vor Freude. Dieser allmächtige, wunderbare Gott, der so groß ist. Du bist ihm wichtig. Er ist für dich, er liebt dich, er interessiert sich für dich. Du bist ihm nicht gleichgültig. Und er will das Allerbeste für dich. Er hat nur Gutes für dich im Sinn. Oh mein Gott, aber. Mein Gott, aber. Weißt du, das ist das Wort. Da ist die Kraft drin. Gott ist Kraft, Jesus ist Kraft, er ist auferstanden. Und diese Auferstehungskraft, weißt du, da ist Feuer drin. Feuer, Feuer, Feuer der Heilung, Feuer der Auferstehung, Feuer der Wiederherstellung, Feuer, Feuer, Kraft. Weißt du, unser Herr ist Kraft, Kraft, Kraft. Er ist Kraft, er ist kein schwacher Gott. Mein Gott aber wird alle deine Bedürfnisse erfüllen. Alle deine Bedürfnisse. Weißt du, ich finde es so cool. Ich spreche einiges mit Gott und ich habe auch einige Anliegen. Jeden Tag. Es fängt damit an, dass ich ihn morgens einfach bitte, dass er meinen Tag leitet, dass er mir Kraft gibt und Stärke für den ganzen Tag, dass alle Aufgaben erledigt werden. Und weißt du, er sagt nicht, also es kommt die schon wieder. Jetzt reicht's aber langsam. Immer will die was von mir. Ich habe doch auch noch andere zu versorgen. Weißt du, das ist einfach so cool. Er hat nie zu viel. Er ist nie genervt. Er ist nie gestresst. Er macht auch nie die Tür zu und sagt, schon wieder die Astrid, jetzt mache ich die Tür zu. Nein, er hat die Tür weit offen, weißt du, und sein Herz, es jubelt und es singt und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, gib mir Stärke, gib mir Freude. Lass mich meinen Nächsten lieben, der so gegen mich geht. Lass mich ihn lieben, so wie du ihn liebst. Weißt du, da freut er sich, weil du ihm zeigst, Herr, du stehst für mich an erster Stelle. Und ich brauche dich einfach. Wenn du es machst, wenn du mir hilfst, dann wird es einfach gut. Dann kommt Exzellenz hervor. Dann wird es gut. Und dein Herr freut sich auch für dich, weil er weiß, dann musst du nicht mehr selber aus deiner eigenen Kraft kämpfen, sondern du kannst loslassen. Und es ist so gut, wenn wir ein Leben in seiner Gegenwart führen dürfen, wissen, dass unser Herr alle Zeit für uns ist, dass ihm nichts zu klein ist, nichts zu groß ist, dass wir, egal wie der Umstand schreit, egal auch was in der Welt sein mag, dass wir immer sagen können, mein Gott, aber er ist größer. Er hilft mir, er ist bei mir, egal was ist, Gott ist größer. Er ist der Allmächtige. Und es ist so wichtig, dass wir Zeit mit ihm verbringen, weil wenn du ihn besser kennenlernst, wenn du sein Wort besser kennenlernst, dann lernst du immer mehr kennen, wie sehr er dich liebt. Weißt du, Zeiten der Erquickung. Wir müssen nicht immer aktiv sein in seiner Gegenwart, sondern wir dürfen uns einfach auch mal hinsetzen, seine Gegenwart genießen. Und weißt du, danach sieht die Welt ganz anders aus. In seiner Gegenwart ist alles gut. Und wir sitzen in Jesus an himmlischen Orten. Und von dort aus leben wir. Und deswegen, weil Jesus weiß, dass es einfach gut ist für uns, weil es gut ist für dich, damit du hier auf der Erde wie im Himmel so auf der Erde leben kannst, zieht er dich näher. Er möchte eine starke Braut, eine kräftige Braut und er will dich stärken, er will dich kräftigen. Weißt du, die Zeit der Zurüstung, Stärke, Kraft, Vertrauen in ihn. Deswegen vergiss niemals, egal was ist, mein Gott, aber. Und wenn dir es gut geht gerade, dann hast du sicherlich in deinem Bekannten, in deinem Verwandten, bei deinen Nachbarn, gibt es sicher Menschen, die deine Hilfe brauchen, denen du sagen kannst, mein Gott, aber ich habe einen Gott, der stärker ist als jeder Umstand. Ich habe einen Gott, der dich liebt, auch wenn du dich noch von ihm abgewandt hast. Ich habe einen Gott, der größer ist, der für dich ist, der dich heilen will, der dich befreien will, der dir helfen will. Oh, wir haben einen Gott. Du hast einen Gott, der größer ist, der stärker ist als alles andere. Der Feind ist besiegt. Jesus hat den Feind vor über 2000 Jahren im Triumphzug einhergeführt. Und dieser Sieg gehört dir. Mein Gott aber, vergiss es niemals. Mein Gott aber, sag mein Gott aber. Mein Gott aber. Er wird alle deine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen und Amen und Amen. Sorry. Mein Gott aber. Unser Gott ist größer. Der in uns ist stärker. Wie gut, was für eine powervolle Botschaft. Und die müssen wir immer, immer, immer wieder hören. Halleluja. Den ganzen Tag, nachts auch nochmal. Weil Gott ist da und Gott ist real und Gott interessiert sich für uns. Und Gott ist niemals gegen uns, sondern Gott ist für uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist für dich. Auch hier im Livestream, wenn du einen Nachbarn hast, sag Gott ist für dich oder sag Gott ist für mich. Das ist so wichtig. Ich möchte heute über die Macht unserer Gedanken und Worte sprechen. Und es ist so wichtig, dass wir nicht die Gedanken der Welt, die Gedanken der Finsternis denken, sondern die Gedanken, die Gott hat. Gott hat gute Gedanken. Er hat Gedanken, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott hat keine hoffnungslosen Gedanken über uns, über niemanden. Er hat auch keine Gedanken, dass deine Situation ihm zu schwierig sein könnte. Sondern er hat Gedanken, ja, mein Volk ist stark durch meine Kraft. Und sie überwinden weit durch mich. Römer 8, 37. Halleluja, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit durch ihn. Weißt du, wir haben totale Macht in unseren Gedanken schon. In unseren Worten auch, das ist die Folge. Aber es fängt zuerst an in unseren Gedanken. Was denken wir den ganzen Tag? Wenn der Tag lang ist. Der ist meistens ähnlich lang, ne? Aber manchmal. Wenn der Tag genau so einhergeht. Denken wir Gedanken der Finsternis, des Versagens, dass wir es nicht schaffen? Ja, wie sollen wir das schaffen? Oder denken wir, mein Gott aber, egal wie groß die Herausforderung ist, ich weiß, mein Gott ist größer als jede Herausforderung, die sich mir stellt. Weil die Sache ist die, manche sagen vielleicht, ach, die Gedanken, kommt doch gar nicht so drauf an, auf meine Gedanken. Aber ich sage dir, es ist absolut wichtig, denn die Gedanken werden gehört in der unsichtbaren Welt. Und wir können mit unseren Gedanken entweder die Herrlichkeit Gottes, Gott anziehen, oder wir können auch die Finsternis anziehen und damit Schlechtes in unser Leben bringen. Und deshalb hat Gott uns gesagt, also durch Paulus, Römer 12, 2, dass wir uns, also als neue Schöpfung, unsere Gedanken verändern, umwandeln, dass wir gemäß Gott denken. Weißt du, ein Volk, das gemäß Gott denkt und dann spricht, das ist nochmal die nächste Stufe der Power, ist nicht aufzuhalten. Du bist nicht aufzuhalten, wenn du es lernst und wenn wir es so lernen, alle lernen und wir sind alle auf dem Weg, ja? Wir sind alle auf dem Weg. Dass wir das anziehen, was gut, darüber nachdenken, was gut, Philipper 4, 8, rein, liebenswert ist. Was einen guten Ruf hat. Wir können auch anders denken. Oh, was der mir vor 30 Jahren angetan hat. Das werde ich nicht vergeben. Hast du schon Leute sprechen hören? Ich habe schon Leute sprechen hören. Das kann ich nicht vergeben. Aber weißt du, dass wir den anderen gar nicht schaden damit, wenn wir nicht vergeben? Wir schaden uns. Wir reißen uns Wunden, die nicht heilen. Es gibt manche, die verdrängen total alles und das ist auch nicht gut. So, wir müssen uns, wenn wir verletzt worden sind, wenn Wunden da sind, dann gucken wir schon, dass diese Wunden geheilt werden. Aber wie werden die Wunden geheilt? Indem wir 500 Mal drüber nachdenken und immer wieder drüber nachdenken, wie übel das war, wie ungerecht das war. Und es ist so eine Ungerechtigkeit, ja, wo noch nie jemandem passiert ist. Ich muss eine ganz starke Berufung haben, weil so eine Ungerechtigkeit mir passiert ist. Pimpert er dich noch mit Stolz? Nein. Was machen wir, wenn uns was passiert? Und wenn wir wollen, dass wir nicht mit Wunden durch die Welt laufen, wir geben es Gott ab und wir vergeben. Wir vergeben und wir weigern uns. Weißt du, wir können uns weigern, immer wieder über diese Sache nachzudenken. Der Feind ist, der tut Überstunden, um uns über, ja, vergangene Sachen, was der gesagt, was der gemacht hat oder was für schlimme Zeiten wir durchlebt haben, auch das uns ständig vor Augen zu führen. Aber wir haben Autorität zu sagen, nicht mit mir. Ich bin niemand, der nach hinten schaut und der die Wunden die ganze Zeit leckt, sodass sie niemals heilen. Sondern ich sage, Halleluja, bist du mit mir einverstanden? Ich vergebe, ich lasse zurück, auch was vielleicht passiert ist in der Vergangenheit. Es bestimmt nicht meine Gegenwart. Es bestimmt nicht meine Gegenwart. Halleluja, ich gehe vorwärts mit dem Herrn. Ich bin der, der jetzt seinen Bereich baut auf dieser Welt. Und ich lasse nicht die Vergangenheit, was irgendwie passiert ist, meine Zukunft bestimmen. Weil Gott hat so eine gewaltige Zukunft für uns. Weißt du, dass Gott eine gewaltige Zukunft für uns hat? Eine gewaltige Zukunft für jeden Einzelnen. Oh, Schöcker. Eine mächtige Zukunft. Eine herrliche Zukunft. Er hat Frucht bestimmt. Er hat bestimmt, dass du Frucht bringst. Es hat Jesus gesagt, ich habe euch bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Und dass der Vater verherrlicht wird. Oh, dass das Reich Gottes größer wird. Und es fängt an, hier oben. Das fängt hier oben an. Zwischen deinen beiden Ohren fängt es an. Zwischen unseren beiden Ohren. Halleluja. Das heißt in Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und seine Schliche sind uns nicht unbekannt. Das will er. Das ist so. Aber in Johannes, es geht weiter. Was sagt Jesus? Ich aber, schon wieder ein Aber, bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Und Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Du hast den in dir wohnen, wenn du Jesus aufgenommen hast, in dein Herz, der das Leben im Überfluss ist. Also worüber können wir nachdenken? Über das Leben im Überfluss. Herr, du hast mir ein Leben im Überfluss gegeben. Morgens, wenn wir aufstehen, Herr, ich danke dir für das Leben im Überfluss, das ich heute habe. Kein Tag des Versagens, kein Tag, wo ich es nicht schaffe, kein Tag, wo ich nur gestresst rumrenne, sondern einen Tag, wo ich das Leben im Überfluss lebe und wo ich es weitergebe und wo ich es aus mir rausfließen lasse. Diese Woche wird eine Woche des Überflusses. Eure Freizeit, das wären Tage des Überflusses, Tage der Herrlichkeit, Tage der Begegnung mit Gott. Weißt du, das denken wir nicht. Oh, Hilfe, hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich passiert das nicht. Ja, da können wir beten, aber unser Leben sind nicht bewegen von Befürchtungen. Das ist so wichtig, dass wir nicht dauernd, weil irgendwann schon mal was daneben gegangen ist, dass wir in so einen Modus verfallen, ich muss mich schon mal vorbereiten, dass vielleicht auch was Negatives passiert. Da haben wir schon dem Feind Raum gegeben. Wir sagen dadurch, nein, nichts Negatives. Das wird die beste Kinderwoche werden, die es je gab. Die beste. Und auch alle, die nicht dabei sind, werden die beste Woche haben. Und den besten Tag. Also darüber lohnt es sich nachzudenken. Wir verändern. Weißt du, wir sind neue Schöpfung geworden. Und unser Geist ist komplett neu. Aber unsere Seele und unsere Gedanken hier, das muss noch verändert werden. Und manche denken, oh, der Herr macht jetzt alles. Juhu, ich bin im Reich Gottes. boah, Pause für die nächsten 40 Jahre. Halleluja. Ja, er gibt dir Pause. Aber er hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir Autorität haben über unsere Gedanken und über unseren Mund zu herrschen. Und nicht alles, was so uns entgegenkommt, auch dann noch auszusprechen. Du musst nicht alles aussprechen. Auch ihr Ehepaare. Man muss nicht auch seinem Ehepartner alles, was einem durch den Kopf geht, an negativen Sachen, sage ich jetzt, Befürchtungen, schlimmen Szenarien, was auch immer, weitergeben. Es musst du auch nicht deinen Freunden weitergeben. Ich sage nicht, dass man sich austauscht, oder du, auch wenn du zum Heilungsteam hier vorkommst, natürlich die Sachen sagst. Aber weißt du, wir dwellen nicht darin, ja? Wir richten uns da nicht ein. Sondern wir gucken immer, weißt du, selbst wenn es eine Sache zu besprechen gibt oder vielleicht zu heilen gibt, vielleicht sind Symptome da, aber dann bringt es nichts, jeden Tag von Neuem wieder alles aufzuzählen, was nicht ist. Oder alle deine negativen Gedanken, die du die letzten 24 Stunden hattest, überall auszuposaunen. Ich weiß, es gibt manche, die sagen nie irgendwas, das ist auch nicht gut. Alles immer unter den Teppich. Ich darf nicht, sie haben gesagt, ich darf nie was sagen. Das ist auch nicht gut, sondern gerade also bei denen, die nicht so viel sagen, ist es oft gut, dass die Finsternis schon geht, wenn du dich mal öffnest und mal Licht an die ganze Sache ranbringst. Dann haben schon manche Sachen, verlieren schon ihre Power. Aber wenn du eher jemand bist, der ständig erzählt, wie es ihm geht und wie es ihm auch nicht so gut geht, dann ist es gut, daran zu arbeiten, einfach die Gedanken zu erneuern und zum Beispiel darüber nachzudenken, Herr, durch deine Striemen bin ich geheilt und ich nehme das in Anspruch. Und egal, was sich mir in den Weg stellt und welcher Widerstand sich in meinem Inneren oder in meinem Äußeren zeigt, ich widerstehe dem. Jakobus 4, 7, naht euch Gott, widersteht dem Teufel. Und was tut er? Er flieht. Er flieht. Auch wenn du von negativen Gedanken bombardiert wirst. Mir ging das letzte Woche plötzlich. Boah, ich bin aufgestanden und es war eine wie Wolke von Depression. Ich dachte, wo kommt das denn her? Und dann habe ich nicht gesagt, so ist es. Kann ich auch nichts machen. Jetzt sind diese üblen, hoffnungslosen Gedanken da. Klar, man kann sich schon mal fragen, habe ich irgendwie was Raum gegeben oder so weiter, dass die da sind. Aber irgendwie habe ich da nicht so viel gefunden in dem Fall, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal umkehren muss. Und dann habe ich gesagt, so in Jesu Namen nein. Und ich möchte diese Gedanken nicht, die gehören nicht zu mir. Depression gehört nicht zu mir. Das sind nicht Gedanken, die zu mir gehören, sondern das ist echt der Feind. Und weißt du, damit haben wir schon ganz viel gewonnen. In dem Moment, wo wir erkennen, das sind gar nicht unsere Gedanken. Das sind ja gar nicht unsere Gedanken. Weil in uns sind nur gute Gedanken. In uns sind nur die Gedanken Gottes, die er über uns denkt. Da ist schon ganz viel, eigentlich 90% ist da schon gewonnen. Wenn wir erkennen, diese Gedanken kommen gar nicht von mir. Sie kommen von der Finsternis. Aber wir, das Gute ist, ja, das ist noch nicht ganz die gute Nachricht, es ist schon eine gute Nachricht, wir haben auch eine Lösung. Und die Lösung ist, er hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und über jeden Gedanken, der an uns rankommt oder jedes Wort, das du gehört hast und das dich runterziehen möchte und dir die Hoffnung rauben möchte und ja, dich irgendwo hinbringen möchte, wo das Reich Gottes gar nicht ist. Und da können wir sagen, nein, das sind nicht meine Gedanken und ich mache mich nicht damit eins. Und Feind, du gehst hier. Hier ist das Haus Gottes und wo auch immer ich bin, einfach, ich dulde es nicht. Weil das ist ganz wichtig, dass wir da nicht denken, boah, ich bin dem hilflos irgendwie ausgeliefert. Sondern wir haben die Autorität. Und Gott denkt nie negativ. Gott denkt nie negativ. Sag mal, Gott denkt nie negativ. Er hat immer Lösungen. Wir sind nie verloren. Er hat uns gefunden. Und er hat uns Weisheit gegeben. Egal was ist. Super. Amen, ihr seid richtig gut. Die Weisheit Gottes reinzubringen und uns nicht mit dem Negativen der Finsternis von morgens und abends zu beschäftigen. Sag mal, ich beschäftige mich nicht mit der Finsternis. Ja, wir müssen es lernen, Nein zu sagen. Das hörst du ja oft, ne? Wir müssen mal lernen, Nein zu sagen. Die Leute immer Ja sagen und schon ganz ausgebrannt sind. Ich glaube, inzwischen ist es so geworden, dass viele Leute schon bei der kleinsten Herausforderung oder Anforderung schon Angst haben. Hilfe, ich muss auf mich aufpassen. Ich kann überhaupt nichts mehr machen, weil ich muss ja mich um mich selber kümmern. Nein, dieses Nein sagen meine ich nicht, sondern ich meine, wobei es natürlich auch Grenzen gibt, natürlich. Ich meine das Nein sagen zu diesen Gedanken, die sich an dich ranpirschen und die dir ein X vor ein U vormachen wollen und die dir sagen wollen, du kannst nichts, du wirst nichts, du schaffst es nicht oder die Symptome gehen nie weg, dieses nie, das wird immer so bleiben, deine Ehe wird nie besser, diese Beziehung wird nie besser, mit deinen Kindern wird es nicht besser, nein, stopp, es gibt ein gutes Wort und das heißt stopp. Schluss. Im Gegenteil. Mit meiner Ehe wird es immer besser. Mit meinen Kindern wird es immer besser. Mit meinem Körper wird es immer besser. Mit meiner Seele wird es immer besser. Mit meinen Finanzen wird es auch immer besser. Uhu. Halleluja. Das ist das richtige Nein und das richtige Ja sagen. Halleluja. Wir denken nicht darüber, was nicht klappt und was nicht klappen wird, sondern wir denken darüber nach, wie Gott uns aufsteigen lässt. Im 5. Mose heißt es, wir steigen immer nur aufwärts. Oh, ich mache alle ganz völlig andere Bibelstellen. Es tut mir leid, ihr oben bei Übersetzer. Genau, komm ganz andere Bibelstellen. Wir steigen immer nur aufwärts und nicht hinunter. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken. Du sagst, ich steige nur aufwärts und nicht hinunter. Weil das ist meine Richtung. Und ich werde effektiver im Reich Gottes. Und effektiver. Und ich bringe mehr Frucht. Hast doch noch gar keine Frucht gebracht. Jetzt nicht so aufzublasen hier mit großer Frucht. Egal, ja. Herr, sorry, wenn ich zu wenig gebracht habe. Ja, wir können ja immer um Vergebung bitten, aber ich fange heute an, Frucht zu bringen. Und ich werde weitermachen. Und ich mache es aus Liebe zu dir, Herr. Weißt du, wir erneuern auch unser Denken aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zu den Menschen. Weil du hast es selber gemerkt, wenn du negative Sache, wenn du drüber nachdenkst, wenn du sie sprichst sogar, sie werden groß. Und sie machen keine gute Atmosphäre, oder? Hast du schon mal festgestellt? Die Atmosphäre wird nicht so positiv aufgeladen. Aber in dem Moment, in dem du den Spieß umdrehst und sag mal, ich drehe den Spieß um und sagst, ich werde das nicht mehr machen. Ich weigere mich, niedermachende Gedanken zu denken. Weil sie kommen nicht. Sie kommen weder von mir und sie kommen nicht von Gott. Ich weigere mich auch, niedermachende Gedanken über andere zu denken. Weil es hängt oft zusammen. Wenn du die über dich hast, ruckzuck hast du die auch über andere. Aber wir weigern uns. Wir sind dem, wie gesagt, aber nicht hilflos ausgeliefert. Sondern wir sagen, Halleluja, ich habe doch hier so wunderbare Bibelstellen. Halleluja. Alles ist mir, Markus 9, 23, alles ist mir möglich, weil ich Gott glaube. Oder ich bin mit jedem himmlischen Segen gesegnet in Christus. Epheser 1,3. Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird es an nichts mangeln. Wenn Gedanken kommen, das mangelt, da mangelt es doch, da mangelt es doch. Ja, da mangelt es, sei doch mal ehrlich hier. Da mangelt es doch. Sagst du, okay, vielleicht ist da noch irgendwo ein Mangel da, aber ich vertraue auf meinen Herrn, der mein Hirte ist. Und er ist mein Hirte und ich vertraue ihm. Und dieser Mangel, wie er gekommen ist, wird er verschwinden. Und ich lebe ein Leben des Überflusses. Aber weißt du, du siehst dich schon, dieses Leben im Überfluss zu leben. Halleluja. Psalm 127, er sandte sein Wort und heilte mich. Oh, ich sehe schon, ich bin geheilt. Ich kann laufen, ich kann rennen, ich kann springen, ich kann was auch immer, Bäume ausreißen, die ausgerissen gehören. Ich sehe schon, wie ich das alles wieder machen kann. Ich denke nicht darüber nach, was ich alles oder wie lange ich alles nicht machen kann, sondern ich weiß, diese Situation, wie sie vielleicht sie sich jetzt noch darstellt, sie wird verändert, weil mein Herr ist mein Hirte und er sorgt für mich und mir mangelt es nicht an Gesundheit. Egal was, wenn deine Blutwerte nicht in Ordnung sind, sagt der Herr ist mein Hirte, mir mangelt es nicht an guten Blutwerten oder was auch immer es, an, dass meine Organe gesund sind. Mir mangelt es nicht an einer fröhlichen Seele, weil die Freude am Herrn meine Stärke ist. Oh, ich habe Freude jeden Tag. Kannst du morgens schon sagen, dies wird ein fröhlicher Tag. Vielleicht sind da Herausforderungen, vielleicht sind da schwierige Aufgaben, aber ich werde mich in meinem Herrn freuen. Und ich sage dir, du wirst einen guten Tag haben. Das ist gut, es ist sehr gut. Am besten ist es, morgens schon damit anzufangen. Nicht erst bis nachts um 10 warten und sagen, oh Mann, hätte ich mal früher angefangen damit. Dann schon morgens zu sagen, der Herr ist mit mir. Das wird ein mächtig gesegneter Tag sein. Oh, die Güte des Herrn verfolgt mich. Oh, die Güte des Herrn verfolgt mich, wo ich bin. Zeichen und Wunder folgen mir nach, wo ich auch bin. Ich werde Möglichkeiten haben, für Menschen zu beten, ihnen das Evangelium zu erzählen, für sie zu beten um Heilung. Das ist der Plan, den Gott hat für jeden Tag. Und er möchte auch nicht, dass du im Urlaub eine super Zeit hast. Das will er auch. Aber wir leben nicht nur für den Urlaub von 2 Wochen im Jahr, sondern wir leben jeden Tag das Leben im Überfluss. Mit ihm und mit guten Gedanken. Weißt du, Gottes Schutz ist da. Er hat es zum Beispiel zu Abraham gesagt, ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Gottes Schutz nicht da ist, wenn wir selber uns verfluchen, wenn wir selber das Negative über uns aussprechen, wenn wir selber die ganze Zeit über dem Negativen nachsinnen. Weil das sieht dann nicht Gott an. Und sag mal, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil ich habe Autorität bekommen. Das heißt in 2. Korinther 10, 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Weißt, wenn wir bombardiert werden und manchmal startet der Feind eine Attacke, mit negativen Gedanken, mit üblen Szenarien, dann sagen wir, ich nehme meine Gedanken oder überhaupt einfach blöde Gedanken, ja. Dann sagst du, und ich nehme meine Gedanken jetzt gefangen in dein Gehorsam. Gedanken, ihr ordnet euch jetzt unter. Im Namen Jesus. Und ihr beherrscht mich nicht, sondern ich denke, ich weiß, ich habe Autorität, ich kann denken, ich bin ein freier Mensch. Wir sind wirklich die freien Menschen. Wir sind wirklich frei zu denken, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ich sage nicht, dass es manchmal ein bisschen Anstrengung kostet, wenn was Negatives entgegensteckt. Aber diese Anstrengung lohnt sich. Sie lohnt sich immer. Und wenn dann was gegen dich kommt, sag, ach, hast du schon oft versucht, klappt nicht. Sag, Lügner, Lügner. Natürlich klappt es. Das Einzige, was wir brauchen, ist Entschiedenheit. Dass wir sagen, ich merkst du jetzt, boah, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte dieses Leben, wo ich beherrscht werde, oft von vielen negativen Gedanken, ich möchte das nicht mehr leben. Dann kannst du sagen, so heute, und heute ist ein Turning Point, ab heute will ich das nicht mehr. Und ich erkenne heute, dass ich Autorität habe über meine Gedanken. Und dass ich, wo ich früher negativ gedacht habe, dass ich gute Gedanken, die Gedanken Gottes denke. Weil Gott hat gelingen für mich. Gott hat gelingen jeden Tag. Er möchte, dass unsere Tage gelingen. Er möchte, dass wir ein Segen sind. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Er möchte, dass wir das Leben im Überfluss leben. Weißt du, mehr als wir es wollen. Gott ist für uns. Er ist für uns. Er ist für uns. Er ist für uns und er hilft uns. Wir können sagen, Heiliger Geist, hilf mir, hilf mir. Klopf mich an, wenn da wieder komische Sachen sind, dann mach mich aufmerksam, dass es gar nicht zu mir passt. Dass diese komischen Sachen gar nicht zu mir passen. Die passen nicht zu einem Sohn Gottes, der von neuem geboren ist. Sondern gute Gedanken. Gedanken des Gelingens, des Segnens, der Freude, des Überwindens, die passen zu uns als sein Söhnen, weil er stellt seine Armee auf. Jetzt. Er möchte, dass jeder steht und feststeht und sich nicht an der Nase rumführen lässt. Und nicht irgendwelche unbedachten Sachen sagt, denkt und sagt, die echt Fluch auf sich bringen. In 1. Mose 27 sehen wir es bei Rebekka. Rebekka hatte zwei Söhne. Also sie war mit Isaak verheiratet, hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Und sie liebte, was nicht besonders gut ist, den Jakob mehr als den Esau und wollte, dass der Esau, der eigentlich der Erstgeborene war und der eigentlich den Segen von Isaak bekommen hätte, wollte sie, dass der Jakob den bekommt. Und dann sagt sie das dem Jakob, der ist ein bisschen zögerlich, und weil er denkt, oh, ich bin ein glatter Mann, ja, also, und Esau ist ein behaarter Mann. Und wenn Isaak mich betastet, dann wird er ja merken, dass ich der Falsche bin. Und dann kommt am Ende der Fluch auf mich. Sie hatten schon ein Bewusstsein. Und was sagt Rebekka? Sie sagt, seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch kommt auf mich, mein Sohn. Das war ein selbst auferlegter Fluch. Und dann heißt es später auch, dass dieser Fluch wirkte. Und dann sagt sie zu Isaak am Ende, das Leben ist mir verleidet wegen dieser hethitischen Frauen, lieber sterbe ich, als dass ich zusehe, wie Jakob auch noch eine von diesen Hethiterinnen heiratet. Weißt du, solche Gedanken, am liebsten möchte ich nicht mehr leben, dürfen wir nicht bewegen. Diese Gedanken kommen nie von Gott. Und sie kommen auch nicht aus deinem wiedergeborenen Geist. Wenn wir darüber nachdenken und am Ende auch noch irgendwie aussprechen, dann ziehen wir nur Böses auf uns. Ziehen wir Negatives in unser Leben. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber mit der Zeit. Und ich glaube, keiner möchte das. Wir sind nicht berufen, einen Fluch auf unserem Leben zu haben oder einen Todesfluch oder früh zu sterben, sondern unser ganzes Leben zu leben. Deshalb sind diese Gedanken nicht einfach Kavaliersdelikte, sondern sie sind miese Attacken der Finsternis, denen wir sagen müssen, nein, das kommt nicht von mir. Und ich, was sagen wir dann? Psalm 118, 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Sag mal zusammen, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Ja. Wir sind zum Leben geboren. Du bist geboren, um zu leben. Nicht über Tod nachzudenken. Nicht über, oh, wann ist es hier alles vorbei? Nein, das Beste kommt noch. Ist schon sehr gut. Und das Beste kommt noch. Wir müssen uns nur im Klaren sein, dass es einen Feind gibt, der das nicht mag. Aber der, der kleine ist, größer ist der, der in uns ist. Größer ist der, der in uns ist. Größer ist der, der in uns ist. Und er hat uns fürs Leben bestimmt. Zu leben in Fülle und Überfluss. Das Leben auf diese Welt zu bringen. Weißt du, da draußen sind so viele Menschen, boah, die das Leben nicht haben. Wenn die das sagen, kann man es verstehen. Aber wenn Söhne Gottes das denken oder sagen, nein, nein, weißt du, dann müssen wir umkehren. Dann müssen wir sagen, Herr, vergib mir, wo ich das gedacht habe. Wo ich das vielleicht sogar ausgesprochen habe. Weil ich möchte keinen Todesfluch in meinem Leben haben. Sondern ich möchte leben. Und das Leben Gottes, weil ich bin bestimmt, zu leben. Zu leben. Zu leben. Halleluja. Wir müssen diese Sachen ersetzen. Wie Jesus oder Petrus. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Was hat Jesus gemacht, um ihn wiederherzustellen? Er hat ihn 3-mal gefragt, Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Damit war er wiederhergestellt. Halleluja. Also ich möchte euch einfach sensibel machen. Nicht über Dinge nachzudenken und am Ende noch aussprechen, die Tod bringen oder Böses oder Negatives. Weil das nie Gott ist. Und es gibt immer eine Lösung. Ich sage nicht, dass man mal in eine Situation kommt, wo du damit angegriffen bist. Und da gibt es keine Verdammnis, wenn du mit diesen Gedanken attackiert wirst. Aber wir haben eine Waffe dagegen. Und da sagen wir, nein, nicht mit mir. Ich bin bestimmt zu leben. Und dieses Leben auf diesen Planeten zu bringen, die Liebe auf diesen Planeten zu bringen. Und ein Leben des Segens zu führen, wo die Menschen um mich herum sagen, boah, wie machst du das? Dass du vielleicht in der schwierigen Situation nicht jammerst, nicht böse redest, nicht schlecht redest, sondern sagst, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und mein Gott bringt mich auch aus dieser Sache wieder heraus. Mein Gott ist stärker. Mein Gott ist der Größere. Und mein Gott liebt mich und er hat die besten Gedanken über mich. Und er freut sich an mir. Weißt du, wenn du daran kannst du sehen, aber immer wie gesagt, wenn dich was niedermacht oder wenn Gedanken kommen, die andere niedergemacht werden, ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, dann weißt du immer, das ist nicht Gott, sondern das ist wogegen ich gehen muss und was nichts mit mir zu tun hat. Weil ich bin bestimmt, Gedanken des Friedens zu denken, Zukunft vor mir zu haben. Weißt du, unsere Zukunft, die so gewaltig ist, die vor Augen zu haben, wo wir Sachen schaffen, ja? Wo wir immer besser singen, spielen, die Herrlichkeit Gottes immer stärker wird. Weißt du, denk darüber nach. Danke, Herr, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben immer größer wird. Dass die Herrlichkeit Gottes hier in der Gemeinde immer größer wird. Halleluja. Darüber denke ich nach. Mit mir wird es immer besser. Mit meinen Kindern wird es immer besser. Juhu. Mit allen um mich herum, mit meinen Arbeitskollegen. Ich vertraue darauf, die kommen alle zu Jesus. Nicht, oh, der dumme Kerl wieder, muss ich den heute schon wieder sehen. Nein, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe auch die Schwierigen. Ich liebe auch die lahmen Autofahrer vor mir. Brüll sie nicht an im Auto. Preach it, Irina. Wir können einfach beten, alles, was nicht Liebe ist und sich in mir bewegt, möchte ich nicht. Das können wir echt beten. Herr, ich möchte nichts, was nicht Liebe ist. Mir selber gegenüber und anderen gegenüber oder Gott gegenüber auch. Und ich möchte, und da verändert sich auch schon so viel, Herr, alles, was ich mache, mache ich aus Liebe zu dir. Und ich denke auch Gedanken aus Liebe zu dir. Weil ich weiß, es freut dich. Und weil ich weiß, meine Gedanken und meine Worte verändern diese Welt. Und weil ich von dir so geliebt bin, möchte ich das aus Liebe zu dir tun. Auch die Arbeiten am Tag, die nicht so angenehm sind. Ja! Werde ich dann gleich genervt, gestresst, negativ? Ich möchte sehen, ob ihr was lernt hier. Und ich lerne mit. Wir haben die Autorität und die Macht, die Atmosphäre zu kreieren, in der wir leben. Und es ist powerful. Und es ist die Würde der Söhne. Das können die Menschen der Welt nicht, weil sie die Autorität nicht haben. Aber wir können die Atmosphäre kreieren. Wir können in einer Atmosphäre des Friedens, der Liebe, des Gelingens leben. Auch in deiner Ehe, in deiner Familie. Oder leben wir in Atmosphären des Streites, des sich Beschuldigens, Beschimpfens. Da können wir sagen, nein. Und wenn das vielleicht so war, dann sagst du jetzt ganz schnell, Herr, vergib. Sorry, wo das oder immer mal wieder so war. Ich will das nicht. Und da ist nichts, was sagt, das geht doch gar nicht. Sondern es geht. Du kannst sagen, in meiner Familie, also in meinem Leben, möchte ich die Atmosphäre des Himmels. Weil ich bin ein Himmelsbürger. Ich bin vom Himmel gekommen, auf diese Erde, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Und ich möchte in meinem Leben Himmel. Und ich habe die Autorität darüber. Und ich möchte in meiner Ehe den Himmel. Und ich möchte in meiner Familie den Himmel. Und ich möchte in meinem Dienst den Himmel. Ich möchte in meiner Gemeinde den Himmel. Ich möchte an meinem Arbeitsplatz den Himmel. Und ich bin entschieden, wo ich bin, den Himmel hinzubringen, um mich nicht von Atmosphären überwältigen zu lassen. Weißt du, keine Verdammnis, wenn es mal nicht klappt. Aber dann stehst du wieder auf, richtest deine Krone und sagst, Halleluja, ein neuer Tag. Und immer mehr bestimme ich die Atmosphäre, wo ich bin. Und ich spreche Worte des Glaubens, Worte der Ermutigung aus. Worte, dass es klappt. Auch dem Chef, Halleluja. Den Arbeitskollegen. Wo ich auch bin, den Geschwistern in der Gemeinde. Wir ermutigen einander. Wir bauen einander auf. Wir machen nicht einander nieder. Ich glaube, das läuft hier auch nicht, ja, aber... Das bewegen wir, weißt du, je mehr wir es bewegen in unserem Inneren, umso mehr kommt es automatisch aus uns raus. Und jeder ist auferbaut. Und die Menschen kommen rein und sagen, seht mal, welch eine Liebe sie haben untereinander. Wie sehr sie einander lieben. Weißt du, das bewegen wir. Wir bewegen, dass wir geliebt sind von Gott. So geliebt, so geliebt, so geliebt. Auch wenn wir Fehler machen. Wir bewegen die Liebe des, ja, zu ihm. Und wir bewegen die Liebe zu anderen. Und je mehr wir das machen, weißt du, umso schöner wird unser Leben. Und wir werden glücklich. Und wir werden Antworten bringen und Weisheit bringen in Situationen. Halleluja. Und den Himmel auf die Erde bringen. Bist du entschieden, den Himmel auf die Erde zu bringen? Wo du bist, an jedem Tag, an jedem Ort, wo du bist. Weil der Himmel in dir lebt. Der Himmel lebt in uns. Nichts Finsteres, sondern der Himmel. Lass uns mal aufstehen. Huh. Oh Vater, wir danken dir, dass der Himmel in uns lebt. Dass der Himmel in uns eingezogen ist. Dass du in uns eingezogen bist. Und wir danken dir, dass wir Autorität haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über jede Macht des Feindes. Und nichts wird uns schaden. Und ich danke dir, dass du uns Autorität gegeben hast über unsere Gedanken. Und dass wir gute Gedanken denken. Gedanken des Sieges, Gedanken des Überwindens, Gedanken der Gesundheit, Gedanken der Heilung, Gedanken der Freiheit. Halleluja. Gute Gedanken auch über unser Land. Halleluja. Streck dich mal aus. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir auch, dass du uns vergibst, wo wir negativ gedacht haben, wo wir Negatives über uns ausgesprochen haben oder über andere. Herr, vergib uns, reinige uns, nimm das weg, lass es ungeschehen sein. Und Herr, wir nehmen das jetzt ganz neu, heute Morgen im Glauben in Anspruch, dass wir im Glauben denken und sprechen, dass wir das Leben im Überfluss bewegen und dass uns alles gelingt. Dass wir gesund sind, weil wir durch deine Striemen geheilt sind. Oh, Halleluja, dass uns alles gelingt, dass der Größere in uns lebt. Halleluja, dass wir alles vermögen durch den, der uns stark macht. Herr, wir danken dir, alles vermögen wir durch den, der uns stark macht. Der Größere, der Stärkere lebt in uns. Halleluja, wir haben den Sieg an jedem einzelnen Tag. Und wir werden nicht sterben, sondern leben und die Werke Gottes verkünden, überall. Und wir werden die volle Spanne unseres Lebens leben. Bist du einverstanden? Und Frucht bringen aus Liebe zu Gott. Aus Liebe, aus Antwort, als Antwort auf die Liebe, die er zu uns hat. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass unsere Sinne jeden Tag mehr verändert sind und dass unsere Sinne auf dich, unser Verstand, unsere Gedanken auf dich ausgerichtet sind und widerstehen allem anderen. Und es hat nichts mit uns zu tun. Halleluja. Wir leben ein Leben der Fülle und des Überflusses. Amen und Amen. Halleluja. Amen. Du kreierst die Atmosphäre, in der du lebst. Amen. Also in jedem Bereich unseres Lebens kreierst du die Atmosphäre, in der du lebst. Stark, ja? Was Irina gepredigt hat. Und es passiert durch deine Gedanken und es passiert durch deine Worte. Und es ist interessant, weißt du, auch was sie gesagt hat, mit Gedanken und mit Worten. Die Sache ist die, Gedanken sind ja unausgesprochene Worte. Amen. Das heißt, auch Gedanken bestimmen schon Atmosphäre. Sie bestimmen sie noch nicht in dem Maße wie ausgesprochene Worte. Der Punkt ist vor allen Dingen, in dem Moment, wo du Worte aussprichst, ziehst du vor allen Dingen andere mit hinein in die Atmosphäre durch die Worte, die du aussprichst. Aber auch schon deine Gedanken alleine kreieren schon Atmosphäre. Und manchmal können Leute um dich herum spüren, was du denkst. Hast du es schon mal gemerkt? Und es ist nicht immer gut, was du spürst, aber es wird immer besser mit uns. Amen. Halleluja. Und du denkst, mei, wenn ich in die Nähe von dem komme oder von der komme, wow, da kommt so eine Freude auf, da britzelt's ja, das sprudelnde Leben, Halleluja. So eine Liebe, wenn ich nur um diese Person rum bin, da spüre ich, da geht was aus. Amen. Ja, weißt du, das ist ein tägliches Praktizieren. Amen. Ein ständiges Praktizieren. Du investierst ständig in die Atmosphäre, in der du lebst. Und das ist eben auch nicht nur eine Sache, wo du einmal sagst, okay, jetzt entscheide ich mich, das Richtige zu denken und das Richtige zu sagen, okay, und dann 2 Stunden lang funktioniert es. Und wow, und plötzlich ist was positiv. Nein, du musst es immer wieder neu. Immer wieder neu. Du musst immer wieder in dein Gedankenleben und in deine Worte investieren, um die richtige Atmosphäre zu kreieren. Aber das Geniale, was ich auch festgestellt habe, ist, du kannst, weil wir Autorität haben als Söhne und Töchter Gottes, du kannst tatsächlich die Atmosphäre extrem schnell verändern. Das ist wirklich so. Weißt du, du kannst im einen Moment noch einen depressiven Gedanken haben, im nächsten Moment entscheidest du dich für die Freude und sagst, ha, ha, ha, Teufel. Und schon ist die Atmosphäre ganz anders. Amen. Weißt du, das ist unsere Autorität als Söhne und Töchter Gottes. Wir können das sehr schnell. Du kannst es auch sehr schnell in die andere Richtung shiften, ins Negative. Aber du kannst es auch sehr schnell wieder umdrehen. Und das ist das Gute. Weißt du, egal wie tief du dich vielleicht mal verrannt haben magst in die falsche Richtung, wisse, in dem Moment, wo du umkehrst, es ist ein Moment und du drehst die Atmosphäre wieder. Ein Moment ist wieder anders, was sich um dich herum bewegt. Ein Moment sind die Gedanken wieder anders, sind die Gefühle wieder anders, ist die Atmosphäre wieder anders. Ein Moment. Du musst nur immer wieder diese Entscheidung treffen. Amen. Das nimmt dir keiner ab. Sonst kannst du einfach lang in die falsche Richtung gehen, bis du irgendwann merkst, oh nee, da will ich eigentlich doch nicht leben. Amen. Und der Punkt ist, du bist verantwortlich für die Atmosphäre, in der du lebst. Mach nicht die Menschen um dich herum verantwortlich. Auch nicht mal deinen Ehepartner. Die Atmosphäre, in der du lebst, bestimmst du. Dann gibt es manchmal einen Atmosphären-Clash, ja. Klar, weißt du, wenn dein Ehepartner schlecht drauf ist, was bei mir nie vorkommt, aber, also bei meinem Ehepartner, Halleluja, aber wenn dein Ehepartner schlecht drauf ist, dann kannst du dich entscheiden und sagen, nee, ich bin gut drauf. Und dann kann es manchmal sein, dass es einen Clash gibt. Es sind schon Leute zu mir gekommen, die haben gesagt, ja, und dann sagt meine Ehefrau oder mein Mann oder was, sagt dann, warum bist du immer so gut drauf, muss das sein? Aber es gibt einen Clash. Du hast dich entschieden. Ne? Du hast die negative Atmosphäre gespürt, die da ausgeht. Und du hast dich umso mehr für die Freude entschieden. Und es kann sein, dass du erstmal entsprechende Reaktionen erntest. Aber auch davon lässt du dich nicht rausbringen. Amen, das ist wichtig. Manchmal erntest du entsprechende Reaktionen im ersten Moment. Manchmal schauen dich Leute komisch an, vielleicht bei der Arbeit. Wo, was weiß ich, der Chef kriegt gerade eine Nachricht, oh, die Zahlen sind alle in den Bach runtergegangen und im nächsten Moment fängst du an, laut zu lachen. Dann schauen dich alle komisch an und sagen, hey, was ist mit dir los? Dann sagst du, ich verändere gerade die Atmosphäre. Wir müssen besser drauf sein, damit die Firma nach oben geht. Amen. Und vielleicht mit der Zeit, dann rattert es und denkst du, ja, stimmt, es ist doch besser, wir lachen, als dass wir uns ärgern. Ja. Aber am Anfang gibt es vielleicht einen Clash. Am Anfang verstehen sie dich vielleicht nicht. Aber du musst dir in jeder Lage bewusst machen, du bestimmst die Atmosphäre, in der du lebst. Amen. Durch deine Worte. Und zwar in Bezug auf jeden Bereich. Weißt du, du bestimmst die Atmosphäre, die um deine Familie rum ist, indem du gute Worte über deine Familie aussprichst. Indem du sagst, jawohl, mit meinen Kindern wird es immer besser. Meine Kinder sind total gehorsam, lieb, nett, gehen total mit dem Herrn, sind entschieden, voller Begeisterung, tragen gern den Müll raus und füttern die Katze und was weiß ich was alles. Waschen ab. Einer übersteigt den anderen in Ehrerbietung. Du sprichst es aus. Und indem du es aussprichst, ziehst du deine Familie in diese Atmosphäre hinein. Jeden Bereich. Du ziehst deine Arbeit in diesen Bereich hinein. Du ziehst deine Finanzen in diesen Bereich hinein. Heute habe ich dem Beamer-Team gesagt, dass wir heute mal wieder diese 5 Steine, wenn wir jetzt gleich dann auch geben, dass wir diese 5 Steine wieder mal proklamieren, diese 5 Bibelstellen über das, was die Bibel über unsere Finanzen sagt, beziehungsweise was wir aussprechen sollen über unseren Finanzen, weil du kreierst eine Atmosphäre auch um deine Finanzen herum. Wenn du immer sagst, wenn du immer Mangel sprichst, wenn du immer Mangel denkst und immer denkst, oh nein, ich muss aufpassen und die Wirtschaft geht runter, ich muss aufpassen, dass ich mein Geld zusammen halt, ich muss aufpassen, dass mir es nicht, was weiß ich, zwischen den Fingern zerrinnt, ich muss aufpassen, ich muss, oh nein, nur ängstlich und so weiter, weißt du, oder du sprichst sogar, oh, Zusammenbruch, oh, Bankrott, was weiß ich was, mir reicht's nie, am Ende des Monats reicht's bei mir nie, weißt du, dann umgibst du deine Finanzen mit einer Atmosphäre Und du darfst dich nicht wundern, dass sich deine Finanzen genau in die Richtung bewegen, wo sich deine Worte hinbewegen. Aber du kannst auch um deine Finanzen das Wort Gottes sprechen. Astrid hat vorher einer der fünf Steine, Philipper 4,19. Mein Gott aber wird all meinen Bedürfnissen, wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Verstehst du? Dann sprichst du was anders in die Finanzen hinein. Also wir müssen was anders sprechen. Die Welt spricht dieses und jenes. Oh, wird immer schlimmer und die Zölle und die, pipapo, alles so teurer, Inflation und so weiter und so fort. Also wir sagen, mein Gott aber. Amen. Halleluja. Wir werden nur immer aufwärts steigen. Ja, am besten du tust sie mal rein, die fünf Steine, dann haben wir sie gleich vor Augen, bevor ich da noch weiter drüber spreche. Lass uns das mal zusammen proklamieren, komm, auch über unseren Finanzen. Weil das ist wichtig auch in dieser Zeit, weil es gibt einen Geist auch über unserem Land, der das runtersprechen möchte, der sagen möchte, ja, ihr habt der Zenit ist überschritten, der Wohlstand geht runter, die Wirtschaft geht runter, darfst dich nicht wundern. Ja, das mag sein, vielleicht für die Welt mag das stimmen. Aber weißt du, die Söhne können ihre Finanzen mit anderen Worten umgeben. Amen. Mit anderen Gedanken. Denk du anders. Ja, denk anders über deine Finanzen. Ja, jetzt sprichst du mal deinem Verstand zu, wie du denkst über deine Finanzen. Ja, und wir sprechen das einfach, wir proklamieren das gemeinsam immer von links nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Okay? Die fünf Steine des Glaubens für Finanzen. Lass uns das mal zusammen proklamieren. Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Oh, ist das nicht wunderbar? Puh, ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem Reichtum, großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Und ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Amen. Halleluja. Weißt du, das vertraust du, das denkst du, das sprichst du, das verstoffwechselst du. Weißt du, und du wirst ein anderes Verhältnis zum Thema Finanzen kriegen in deinem Leben. Ein Bewusstsein des Segens, ein Bewusstsein des Überflusses, ein Bewusstsein des Guten. Halleluja. Und manche wirst du vielleicht ärgern durch dein Bewusstsein. Auch in dem Punkt gibt es auch manchmal einen Clash der Atmosphären. Andere wollen jammern und wollen sagen, oh nein, und du musst aufpassen und lass dir nur nicht sowas einreden und so weiter. Weißt du, mein Gott aber. Halleluja. Preist den Herrn, unser Gott ist gut. Wir werden nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Er ist dein Versorger und er hat das Beste für dich. Amen. Preist den Herrn. Und jetzt geht man noch zusammen, fragen den Heiligen Geist, was wir geben sollen. Du darfst einfach sagen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich heute Morgen sähe, dass ich heute Morgen gebe? Und dann kannst du entweder in bar, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, kannst du in bar geben. Oder aber du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Und dann gibst du, so wie er es dir gezeigt hat, wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Infos eingeblendet per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte kannst du geben. Tu einfach das. Dein Gott aber wird dir alles geben, was du brauchst. Und er wird dir überfließen geben. Gib und es wird dir gegeben werden, das ist auch ein Wort Gottes. Gib und es wird dir gegeben werden, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns sie einmal durchgeben, lasst uns geben. Halleluja. Während ihr gebt, möchte ich euch ein starkes Zeugnis vorlesen. Nächsten Samstag haben wir ja wieder Heilungsräume hier im Zentrum, öffentliche Heilungsräume. Du kannst dich anmelden. Ab 15.30 Uhr geht es durch drei Heilungsräume durch. Nächstes Wochenende ist Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Nächsten Sonntag, ich habe jetzt schon auf dem Herzen, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben. Mach dich gesund. Mach dich stark. Halleluja. Amen. Darüber möchte ich sprechen. nächsten Sonntag, also lade deine Freunde, Bekannte, Verwandte ein. Hier kommt ein Zeugnis aus den Heilungsräumen vom 14. Dezember 2024. Das waren die vorletzten Heilungsräume. Und da schreibt jemand, sie sagt, Anfang des Jahres 2024 wurde bei mir die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow diagnostiziert. Ich hatte eine starke Überfunktion der Schilddrüse mit Symptomen wie starkes inneres Hitzegefühl mit Schweißausbrüchen, Herzrasen, Heißhunger, Müdigkeit und Erschöpfung und ein Kloßgefühl im Hals mit Schluckbeschwerden. Dann wurde bei meinem Mann Vorhofflimmern festgestellt, also eine Zeit später, mit einem Thrombus im Herzvorhof, das kam auch noch dazu. Es ging ihm nicht gut und der Thrombus verhinderte dass die Therapie durch eine Kardioversion. Der Fokus war dann erst einmal auf meinen Mann und meine Werte verschlimmerten sich wieder. Also zwischendurch hat sie mal eine Besserung erlebt, aber dann haben sich die Werte wieder verschlimmert. Und dann heißt es, die Folge davon, dass sie dann noch stärkere Medikamente bekommen hat, war eine Unterfunktion der Schilddrüse mit Symptomen wie Müdigkeit und Gewichtszunahme. Es war so ein Auf und Ab. Und dann schreibt sie, ich war am 14. Dezember 2024 in den Heilungsräumen. Ein Heilungsdiener, Tobias, betete für meine Schilddrüse. Meine letzte Blutuntersuchung war am 17.10.2024. Damals hatte ich noch eine massive Unterfunktion, eben durch diese Medikamente auch. Die nächste Blutuntersuchung war dann am 23.01.2025 und meine Schilddrüsenwerte waren perfekt im Normbereich. Danke, Jesus. Ich musste noch Tabletten einnehmen bis Februar, März 2025, also mit ärztlicher Begleitung. Aber seit den Heilungsräumen im Dezember 2024 waren meine Werte immer im Normbereich, auch noch nachdem ich die Tabletten mit Erlaubnis meiner Ärztin absetzen konnte. Die Laborwerte habe ich dem Zeugnis beigelegt. Außerdem spürte ich in den Heilungsräumen während des Gebets, dass die Schmerzen aus meinem rechten Knie verschwunden waren. Dafür wurde gar nicht gebetet. Halleluja. Und auch ihr Mann geht es inzwischen besser. Es wurde auch viel für ihn gebetet. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Ein starkes Zeugnis aus den Heilungsräumen. Seid ihr geheilt von diesen Schilddrüsenproblemen und die Schmerzen im Knie sind auch weg. Preist den Herrn. Und dann haben wir noch ein anderes Zeugnis von einer Teilnehmerin aus dem Glory House. Sie hatte eine psychotische Angststörung, bei der ihr Körper Reaktionen zeigte, wie Zittern, Schweißausbrüche bis hin zum Erbrechen. Weitere Strecken mit dem Auto zu fahren waren bisher für sie unmöglich, weil dann kamen diese Angststörungen. Sie wurde im Glory House ganz neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt berichtete sie Folgendes. Ich bin alleine mit meinem kleinen Sohn nach Hammelburg gefahren mit Gottes Hilfe. Die Angst kam kurz hoch und dann habe ich mir gesagt, Herr, du bist bei mir und durch dich schaffe ich das und bin weitergefahren und die Angst war weg. Halleluja. Amen. Das ist auch Erneuerung der Gedanken. Bei jemand anders, der ist auch befreit worden, der wurde getauft jetzt in Heidenheim, getauft hier aus unserem Glory House bei Linkes. Und er wurde getauft und er hat erzählt, dass es ein unglaubliches Wunder war, dass er sich überhaupt untertauchen lassen konnte. Früher hat er aufgrund eines Badeunfalls Panik, über die Hüfte ins Wasser zu gehen. Durch die Taufe wurde er von diesem Trauma befreit. Halleluja, ist das nicht stark? Preis den Herrn. Amen. Genau, ist bei euch getauft worden, genau, preist den Herrn, Halleluja. Wunderbar, danke Jesus, Amen, ist Gott nicht gut? Halleluja, preist den Herrn. Ich habe noch eine Ansage und zwar treffen wir uns heute im Anschluss an den Gottesdienst nachher beim Mittagessen. Zuerst kommt der Empfang für Neue mit Irina und mir und dann treffe ich mich mit all denen, die im Kindergartenleitungsteam sind. Ja, weil wir sind jetzt schon einen erheblichen Schritt weiter, was unser zukünftiges Gebäude angeht. Ihr könnt mit dafür beten auch, wir sind jetzt in dem Punkt Wertermittlung und Gebot abgeben. Ja, das heißt, es wird langsam ernst. Und deswegen betet einfach mit dafür. Und wir werden nachher bei dem Kindergartenleitungstreffen auch darüber sprechen, wie wir jetzt das Schritt für Schritt aufs Gleis setzen. Außerdem habe ich noch mal eine Ansage für Hutan und Mary, die jetzt ab September zu uns kommen und bei uns angestellt sein werden. Suchen wir noch jemanden für die Umzugshilfe. Wir haben noch 6 Personen, suchen wir. Ach, 6 haben wir. Wie viel suchen wir noch? Okay, sind da starke Männer auch dabei? 2 nur. Okay, also wir brauchen noch ein paar Männer. Amen. Halleluja. Ich sage nicht, dass die Frauen nicht stark sind, aber aber noch ein paar, weil man muss auch ein bisschen was heben. Also wer könnte sich noch vorstellen, am 23. August den beiden beim Umzug zu helfen? Wer könnte sich da noch vorstellen, da mitzuhelfen? An dem Samstag, 23. August, die Uhrzeit weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke, man kann da auch beliebig, kann da einfach ein paar Stunden dabei sein und dann wieder weg oder wie auch immer. Wer kann sich vorstellen, da mitzuhelfen bei dem Umzug von Hutan und Mary? In Städten ist es hier, um die, nicht weit von hier, in Städten. Leinfelden, echter Ding, Städten. Okay, gibt es da noch jemanden, der sich da noch vorstellen kann, mit dabei zu sein? Dann melde ich einfach gleich. Dann schauen wir gleich mal, noch zwei Männer vielleicht, wäre gut. Zwei Männer, gell? Ja, okay. Eins. Halleluja, geben wir mal kräftigen Applaus. Wo ist die Nummer zwei? Der Finger des Herrn geht durch die Lande. Noch jemand? Beleg kurz. 23. Das ist Samstag in einer Woche. Okay? Samstag in einer Woche. Nächsten Samstag sind Heilungsräume. Samstag in einer Woche, genau. Ja. Okay, noch ein Mann. Okay, der Heilige Geist spricht zu dir. Jetzt. Meld dich nachher bei der Astrid, sag ihr Bescheid, okay? Preis dir da. Okay, jetzt segnen wir die Sammlung. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der gegeben hat, Herr. Wir preisen dich, Herr. Herr, dass dein Wort gilt, Herr. Alles, was wir proklamiert haben, es ist die Wahrheit, Herr. Und es ist auch die Wahrheit, Herr, dass wenn wir investieren in das Reich Gottes, Herr, dann empfangen wir wieder von dir, weil du bist im Geben nicht zu übertreffen, Herr. Du gibst uns, du sagst es, Herr, wenn wir in einen guten Boden säen, Herr, dann gibst du uns zurück, und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und dafür glauben wir, Herr. Und wir danken dir, Herr, für Vermehrung und Wachstum in den Finanzen von jedem einzelnen Sohn und jeder einzelnen Tochter, der oder die ihren Zehnten gibt und Saatkörner sät in das Reich Gottes, Herr. Wir danken dir für Multiplikation in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben. Jetzt wollen wir noch zusammen Abendmahl feiern. Seid ihr bereit? Okay, ihr dürft die Ordner dürfen die Tische holen für das Abendmahl. Ich werde heute mal das Abendmahl leiten, und ich hatte was Spezielles auf dem Herzen. Und zwar wollte ich gerne mit euch mal reingehen in 1. Korinther 11, weil da gibt's immer mal wieder Fragen, was das damit auf sich hat. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 30, da spricht Paulus über das Abendmahl. Und davor, Vers 20 bis 22, da schimpft er ein bisschen die Korinther aus, ja, kann man schon so sagen, weil er sagt hier so, ihr kommt zum Abendmahl zusammen, aber ihr denkt nur an euer Essen, und dann seid ihr schon betrunken, bevor das Abendmahl kommt, und andere sind noch hungrig und so weiter. Also gefällt ihm nicht so, wie sie das machen. Und dann sagt er in 1. Korinther 11, Vers 23, sagt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl nahm er und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. So, das ist eine recht heftige Bibelstelle. Und es gibt, ich habe schon gehört von manchen Leuten, ich weiß noch, früher in der Landeskirche, als ich groß geworden bin, hat meine Mutter das auch manchmal gesagt, ist sie nicht zum Abendmahl gegangen, weil sie dachte, ich bin nicht würdig genug, um zum Abendmahl zu gehen. Manche Leute haben Angst, zum Abendmahl zu gehen, weil sie denken, dass sie nicht würdig sind. Weil hier steht, wer unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Was ist damit gemeint? Wovon spricht Paulus hier im Zusammenhang? Er spricht davon, von einer Haltung des Nicht-Wertschätzens des Leibes Christi. Weißt du, Jesus Christus hat dich und macht dich auch immer wieder neu durch sein Blut würdig. Keiner von uns dürfte zum Abendmahl gehen, wenn Jesus uns nicht würdig machen würde. Gerade wenn du dich unwürdig fühlst, brauchst du unbedingt das Blut und den Leib Christi, weil es reinigt dich und es macht dir neu bewusst, dass du durch ihn, nicht aus deiner eigenen Kraft und nicht aus deiner eigenen Fähigkeit, dass du durch ihn würdig gemacht bist. Amen. Das heißt, es geht nicht darum, ob du dich würdig fühlst oder nicht würdig fühlst. Ja, wenn da bewusste Sünde ist, die dir bewusst ist, klar bewusst ist, dann solltest du nicht leichtfertig mit dem Leib des Herrn umgehen und sagen, okay, ich lasse diese Sünde unbereinigt und ich denke, naja, ist nicht so wichtig, komm, trink mal ins Kelch runter, iss mal das Brot rein, hau rein, das Ding, so war es bei den Korinthern, ja, die haben gegessen, die haben gefespert, hau rein die Sache und so weiter, ja, das war so eine, weißt du, die Haltung war nachlässig, die Haltung war nicht klar, das heißt, natürlich tun wir Buße, kehren wir um, wenn uns Sünde bewusst ist, aber das Blut Jesu reinigt dich. Das heißt, wenn da etwas ist, wovon du genau weißt, es trennt mich momentan noch von Gott, weil du es nicht bereinigt hast, dann bereinigst du es jetzt und dann nimmst du das Blut Jesu in Anspruch. Amen. Du lässt nicht das Abendmahl durchgehen, nur weil dir eine Sünde bewusst wird, sondern du lässt dich jetzt reinigen durch das Blut Jesu. Du bittest jetzt um Vergebung und dann lässt du dich reinigen. Okay? Das heißt, es geht um bewusste Sünde, es geht um eine falsche Haltung. Und das schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz ein bisschen genauer an. Was bedeutet das, wenn er hier sagt, den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen? Oder man könnte es auch sagen, den Leib des Herrn nicht wirklich wertschätzend behandeln. Was bedeutet das? Das sagt er nämlich, und das ist schon recht heiß, er sagt, viele von euch sind schwach und krank und ein Gutteil sind vor der Zeit, in Klammer, entschlafen, weil ihr den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt habt. Okay, wovon spricht er hier? Ja, also was kann unser Leben verkürzen? Unser Leben kann verkürzen, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig wertschätzen. Wovon redet er? Die Bibel gibt hier keine klare Definition in dem Moment, was er mit dem Leib des Herrn genau meint. Meint er mit dem Leib des Herrn jetzt das Brot als den Leib des Herrn? Ja, weil er hat ja vorher gesagt, dies ist, das nehme ich mir schon mal mit, ja, wenn ich gerade schon hier bin. Halleluja. Weißt du den Herrn? Er sagt ja vorher, dies ist mein Leib, sagt er, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also wovon spricht er? Spricht er von diesem Brot, das den Leib symbolisiert, oder spricht er vom Leib Christi, der wir alle sind? Also ich glaube, weil die Bibel hier nicht klar sagt, was er jetzt von beidem meint, glaube ich einfach mal, dass er beides meint. Amen. Ich meine einfach beides, weil dies ist der Leib Christi, Amen, durch Glauben, wenn wir ihn zu uns nehmen. Aber dies ist auch der Leib Christi, Amen. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt, es kommt darauf an, dass wir unsere Beziehung zum Leib sauber halten. Unvergebenheit in Bezug auf jemanden im Leib Christi. Oder Zorn, Groll, negatives Reden über andere Glieder des Leibes Christi kann dein Leben verkürzen. Sagt er hier, ja, kann dich krank machen. Ja. Mangelnder Respekt, mangelnde Wertschätzung gegenüber Teilen des Leibes Christi, einzelnen Gliedern oder auch Teilen, negatives Reden, wenn du einfach nur so pauschal, weißt du, sagst, oh, die, was weiß ich, die Katholiken, die Baptisten, die was weiß ich was, die Charismatiker, die Party, bababababab. Verstehst du? Ungesund. Amen. Sondern wir sollen den Leib Christi wertschätzen. Wertschätzung gegenüber jedem Glied am Leib. Wertschätzung gegenüber jedem Teil des Leibes ist wichtig. Und wenn du da etwas feststellst in deinem Leib, in deiner Seele, und es kann mal passieren, weil du manchmal Dinge erlebst, auch durch den Leib Christi, die vielleicht nicht positiv im ersten Moment sind oder die dir nicht positiv vorkommen oder du bist anderer Meinung als Teil im Leib Christi oder manche sagen vielleicht sogar dumme Sachen im Leib Christi oder was auch immer. Und dann kann deine Haltung in Frage gestellt werden. Und dann sagt Paulus, es ist wichtig, der Mensch aber prüfe sich selbst, heißt es. Und dann esse er, heißt es, wo heißt es, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Ja? Das heißt, deine Haltung zum Leib Christi, zur Gemeinschaft des Leibes Christi ist entscheidend. Und gleichzeitig auch das Beurteilen dessen, was du hier tust. Ja? Es ist wichtig zu sehen, Paulus hat es hier klar gesagt, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, er brach das Brot und er sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Ich glaube nicht an eine magische Umwandlung, so nach dem Motto, okay, jetzt in dem Moment, wo, ich da jetzt irgendwie das Kreuz drüber mache oder sonst was, wandelt sich das umstofflich, verstehst du, in den Leib Christi. Aber ich glaube schon, dass wir durch Glauben sagen müssen und es so behandeln müssen, wenn wir es zu uns nehmen, als den Leib Christi persönlich. Das heißt, wir schätzen das wert. Wir danken ihm dafür. Wir nehmen ihn in uns auf. Ja? Wir machen unser Herz dafür bereit, ihn aufzunehmen. Ja? Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Durch diesen Leib haben wir Heilung bekommen. Es ist wichtig, dass wir das richtig beurteilen. Ja, gerade darin liegt ja deine Heilung. Ja, warum sagt er, manche sind entschlafen? Weil wir es nicht richtig beurteilt haben, weil wir nicht erkannt haben, dass durch den zerbrochenen Leib tatsächlich uns Heilung geworden ist. Das ist ein Problem. Tatsächlich bei vielen Christen noch. Sie glauben gar nicht an göttliche Heilung durch den zerbrochenen Leib. Sie sagen, ja, das vor 2000 Jahren hat Gott ein paar Wunder getan, damit das Evangelium erstmal in die Welt gehen konnte und verkündigt werden konnte. Aber heute macht Gott sowas nicht mehr. Nein, Heilung für dein Leib ist im Erlösungswerk von Jesus beinhaltet. Im zerbrochenen Leib. Das heißt, wenn du es zu dir nimmst, nimmst du sozusagen im Glauben den Stoff zu dir, der dir Heilung für deinen Körper bewirkt. Das solltest du richtig beurteilen. Amen. Solltest du wertschätzen. Und du nimmst zu dir das vergossene Blut von Jesus, durch das dir Vergebung der Sünden zuteil geworden ist. Auch das ist wichtig. Und deswegen ist es eben wichtig, dass du dich nicht unwürdig vom Abendmahl zurückhalten lässt, weil du sagst, ich bin unwürdig, ich bin nicht würdig oder so. Nein, du beurteilst das Blut richtig, nämlich dass es in sich die Kraft hat, tatsächlich dich zu reinigen von jeder Sünde. Auch wo du vielleicht jetzt bei dir noch eine falsche Haltung feststellst, dann tust du Buße, sagst du, Herr, vergib mir, tut mir leid, aber dann nimmst du das Blut und du glaubst, weißt du, das ist entscheidend. Das richtig zu beurteilen bedeutet zu glauben. Dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut zur Vergebung eurer Sünden. Das heißt, du glaubst, in dem Moment, wo du daran Anteil hast, hast du Anteil an vollkommener Vergebung und vollkommener Reinigung. Das heißt, es passiert in dem Moment. Heute passiert was. Das bedeutet es, den Leib des Herrn richtig zu beurteilen. Da passiert was. Da passiert Heilung, da passiert Vergebung, da passiert Verschmelzung mit Jesus selber und mit seinem Leib. Seinem Leib hier und seinem Leib da. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Okay, dann kannst du einfach gerade mal einen Moment einfach deine Augen schließen, mal kurz innehalten und sagen, Heiliger Geist, wenn es irgendetwas gibt, wo ich dein Leib nicht richtig beurteilt habe, nicht wertgeschätzt habe, wo ich gesündigt habe, dann bitte ich dich jetzt um Vergebung. Und ich danke dir. Ich danke dir für dein kostbares Blut, das geflossen ist zur Vergebung der Sünde. Ich liebe deinen Leib, Jesus, der für mich zerbrochen wurde. Und ich liebe den Leib Christi hier auf der Erde. Danke, dass mir durch deinen zerbrochenen Leib Heilung geworden ist. Ich liebe deinen Leib. Ich liebe deinen Leib auch der Christen hier auf der Erde. In Jesu Namen. Amen. Wenn er dir noch irgendwas persönlich zeigt, was du einfach ihm geben sollst, dann kannst du das tun, während wir jetzt einfach zusammen zu den Tischen gehen und uns ein Stück Brot nehmen und ein Gläschen, ein Kelch Saft oder Wein nehmen. noch nicht essen oder trinken, das machen wir dann zusammen, aber tun wir das einfach in dieser Offenheit, in dieser Wertschätzung, in dieser Bereitschaft auch den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen, dass wir wirklich in dieser Reinheit und dieser Freiheit vor ihm das Abendmahl dann nehmen. Okay? Also kommt nach vorne und nach hinten, sind überall die Tische verteilt, einfach in den Ecken des Raumes und an den Seiten des Raumes, einfach nehmt euch einen Becher, nehmt euch ein Stück Brot und dann wollen wir noch mal zusammen drüber beten. Halleluja. Okay. Hier vorne ist noch was. Ist da hinten genug für alle? Sonst, wenn es da hinten nicht reicht, könnt ihr das von da vorne noch nehmen. Hat jeder? Okay, sieht so aus, oder? Okay, gut, dann lasst uns das Brot hochhalten und Herr, im Glauben an dein Wort, Herr, das du gesprochen hast, als du gesagt hast, dies ist mein Leib, dies tut so oft ihr es esst zu meinem Gedächtnis, nehmen wir jetzt im Glauben, Jesus, deinen zerbrochenen Leib in uns auf, Herr. Und wir vereinigen uns dadurch im Glauben mit deinem zerbrochenen Leib, durch den uns Heilung geworden ist. Wir vereinigen uns im Glauben damit auch mit dem Leib Christi hier auf der Erde, Herr, der auch an manchen Stellen noch manchmal zerbrochen ist, Herr, aber der die Körperschaft der Erlösten ist, Herr, und von dem wir ein Teil sind, Herr. Und wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deinen Leib, Herr. Wir danken dir für deinen Leib hier auf der Erde. Und wir danken dir, Herr, dass wir ein Teil dieses Leibes sein dürfen. Und wir danken dir, Herr, für deinen Leib, den wir jetzt in unseren Händen halten, im Glauben, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass indem wir dieses Brot essen, Herr, dass wir uns dadurch vereinigen, auch mit deinem Leib, durch den uns Heilung geworden ist, Herr. Halleluja. Ja. Halleluja. Das ist der Leib Christi für dich gegeben. In Jesu Namen. Amen. Nimm es auf im Glauben. Nimm sein Leib auf im Glauben. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Einheit. Wir danken dir, Herr. Und Herr, wo immer wir gesündigt haben, bewusst oder unbewusst, Herr, da sagst du, dies ist der Kelch oder dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und in diesem Blut ist Vergebung unserer Sünde. Und dieses Blut vergibt uns und es reinigt uns auch. Das heißt, es wäscht uns, Herr. Es wäscht uns durch und durch. Es wäscht unser ganzes inneres System. Indem wir eins werden mit deinem vergossenen Blut, Jesus, Herr, werden wir eins mit der von dir erwirkten Vergebung, Herr. Und damit auch mit der von dir erwirkten Gerechtigkeit. Und wir werden würdig gemacht, Herr, in deiner Herrlichkeit zu stehen. Aufrecht, frisch und mit Jubel So wie Judas 24 sagt. Danke dafür, Jesus. Danke, Jesus. Dies ist das Blut Christi für dich vergossen. Trink es im Glauben zur Vergebung der Sünde. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft der Erneuerung, Herr, die in diesem Blut ist, Herr. Danke, Herr, für die Kraft der Heilung, die in deinem Leib ist, Herr. Danke, Herr, dass diese Kräfte der zukünftigen Welt, Herr, jetzt in jedem, der das im Glauben mit uns getan hat, auch über Livestream, jetzt wirkt, Herr. Danke, Herr, für diese Realität, Herr. Herr, die in uns Raum gewinnt, gerade jetzt, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass du es mit deiner Gegenwart bestätigst, gerade jetzt, Herr. Oh, wir genießen deine Gegenwart, Herr. Wir genießen, Herr, die Wolke, die sich lagert auf dem zerbrochenen Leib. Ja, wir haben allen Grund, dein Leib und dein Blut wertzuschätzen. Wir haben allen Grund, Herr, ja, dir die Ehre zu geben für das, was du getan hast, Herr. Weil die ganze Herrlichkeit des Vaters, das ganze Gewicht des Himmels ist da drauf. Oh, Halleluja, Herr. Oh, erweise es an uns heute Morgen hier, Herr. Halleluja. Indem du gerade jetzt auch Heilung wirkst in den Körpern, Herr. Nimm gerade jetzt Schmerzen, Körper verlassen, Herr. Nimm gerade jetzt, ja, Schilddrüsenwerte sich normalisieren. Wir haben das Zeugnis gerade jetzt gehört, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass noch weitere sind, Herr. Herr, die in ihrer Schilddrüse geheilt werden, Herr. Ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt sich Blutwerte normalisieren, Herr. Ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt Wunder geschehen, Herr. Wunder der Heilung, Herr. Wunder der Befreiung auch, Herr. Auch von Ängsten, Herr. Herr, das Blut Jesu reinigt uns auch von jeder Wurzel der Angst, Herr. Dem Misstrauen Gott gegenüber, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Befreiung, Herr. Halleluja, Herr, für Erneuerung. Ja, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Oh, wo dein Geist ist, Herr, da ist Gesundheit, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass du es tust, Herr. Wir danken dir, dass du es wirkst, Herr, dass du die Organe berührst, Herr. Oh, dass du die Knochen berührst, Herr. Dass du die Sehnen, die Nerven, die Bänder berührst, Herr. Die Bandscheiben berührst, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, danke, Herr, dass du dieses Abendmahl bestätigst, Herr, dass du gestiftet hast, Herr, den zerbrochenen Leib und das vergossene Blut deines Sohnes, Herr. Oh, wir danken dir. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Du bist auferstanden. Jesus, du bist auferstanden und du lebst, Herr. Oh, und diese Kräfte des Lebens fließen in unser Innerstes, Herr. Halleluja. Ja, ja, wir werden leben, haben wir vorher gehört. Leben im Überfluss. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wir werden das Vollmaß der Tage unseres Lebens erfüllen. Wir werden nicht vor der Zeit entschlafen. Amen. Sondern wir werden die volle Zahl unserer Tage erfüllen. Weil das Blut Jesu uns vergeben hat und der Leib Christi uns geheilt hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Dürft die Becher zurücktun und gleichzeitig bringt bitte die Kleidungsstücke rüber. Wir wollen gleich jetzt einfach auch die heilende Kraft freisetzen für die Menschen, die nicht hier sein können. Halleluja. Bringt ganz schnell den Korb rüber. Wir wollen die heilende Kraft freisetzen. Die wunderwirkende Kraft auch für Leute, die nicht hier sind, dass sie einfach von dieser Gegenwart mit erfasst werden, die heute hier ist. Die Gegenwart, die auch durch das Abendmahl freigesetzt ist. Das Gewicht, das durch das Abendmahl freigesetzt ist. Vater, wir setzen es frei, Herr, hinein jetzt in diese Kleidungsstücke und Tücher. In dem Namen von Jesus, Herr. Wir danken dir, Herr. Herr, dass die Kranken gesund werden, dass die Gebundenen befreit werden, Herr. Ja, dass der Tod weicht, Herr, und Leben kommt, Herr. In dem Namen Jesus. Menschen errettet werden und zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen, Herr. Wo immer diese Tücher und Kleidungsstücke draufgelegt werden, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ich kann immer noch das Blut Jesu Christi auf meinem Mund spüren. Und während es noch frisch ist, ihr dürft einfach gerade immer stehen bleiben, einen Moment mal, nochmal alle eure Augen schließen, euch nicht ablenken lassen, jetzt nicht umherschauen, weil gerade jetzt möchte ich einfach das in den Raum hineingeben. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und Johannes 1, Vers 12 sagt, wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und weißt du, das ist so entscheidend. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht noch nie Jesus als deinen persönlichen Herrn in deinem Leben aufgenommen, dann ist jetzt die beste Gelegenheit. Dann ist jetzt deine Gelegenheit zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast ihn schon mal aufgenommen, du hast Jesus schon mal aufgenommen, aber da ist nicht mehr diese Entschiedenheit in deinem Herzen. Da ist nicht mehr diese Klarheit in deinem Herzen. Ja, dann ist jetzt auch deine Gelegenheit, wirklich das festzumachen, ganz neu und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte wirklich dieses Leben mit dir leben in aller Entschiedenheit. Schließ mal alle eure Augen noch. Halleluja. Niemand schaut umher, niemand geht umher. Weil jetzt fragt Jesus selber dich. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Hast du diese Gewissheit in deinem Herzen, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann bei Gott im Himmel wärst, weil du sagen kannst, jawohl, ich bin mit Jesus unterwegs. Verstehst du, es geht nicht nur darum, irgendwie zu glauben, dass er existiert hat oder auch zu glauben, dass er auferstanden ist, sondern es geht darum, wirklich mit ihm unterwegs zu sein. Wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Das heißt, es geht darum, hast du Jesus auf deinen Lippen? Ist Jesus auf deinen Lippen morgens, wenn du aufwachst? Ist Jesus auf deinen Lippen, wenn du zur Arbeit gehst? Ist Jesus auf deinen Lippen, wenn du mit Menschen redest? Ist Jesus auf deinen Lippen? Ist er in deinen Gedanken? Füllt er dein Leben aus? Ist er permanent mit dir? Oder ist er nur irgendwie so eine Sonntagmorgenserscheinung, wo du mal dann wieder an ihn denkst und wo du sagst, so jetzt tue ich wieder meine fromme Pflicht ablegen? Nein, die entscheidende Frage ist, bist du mit Jesus unterwegs? Gehörst du zu ihm? Gehörst du ihm? Gehört dein Leben ihm? Folgst du ihm nach? Erfüllt er dein Leben? Ist er die Nummer eins in deinem Leben? Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit. Weißt du, Kirchenzugehörigkeit wird dich nicht erretten am jüngsten Tag. Kirchenzugehörigkeit wird nichts zählen im Himmel, sondern hast du mit Jesus gelebt? War er alles für dich? War er die Nummer eins in deinem Leben? Das ist das Entscheidende. Wenn du heute Morgen hier bist und du musst ehrlicherweise sagen, nee, so ganz ist das bei mir noch nicht der Fall, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten. Du hast es gerade gehört, das Blut Jesu Christi reicht aus. Der zerbrochene Leib Jesu Christi reicht aus, um dir komplett neues Leben zu geben. In einem Moment kann sich die Atmosphäre in deinem Leben komplett verändern. Und von einer Ferne zu Gott kommst du in die Nähe. Und von einer Gleichgültigkeit kommst du in ein Feuer. Und von einem ohne ihn leben, kommst du zu einem mit ihm leben, zu einem Erfülltsein von ihm, wo du nicht erfüllt warst mit ihm. Ja, und wenn du das möchtest, wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, da möchte ich jetzt, dass du mit mir und für mich betest. Ich möchte jetzt gleich für alle und mit allen beten, die das möchten. Dann einfach ganz schnell, gib mir einfach ein Zeichen da, wo du bist. Streck einfach deine Hand aus. Das ist auch eine Sache zwischen dir und Gott. Du gibst auch Gott damit ein Zeichen, dass du sagst, jawohl, Jesus, ich möchte ganze Sache mit dir machen. Streck einfach deine Hand ganz aus, sodass ich sehen kann, ja, da ist eine Hand, danke, da ist eine Hand, ja, wunderbar. Wo ist noch jemand, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, ich möchte jetzt einfach diese Entscheidung festmachen, ich möchte eines sein, die wirklich Jesus voll und ganz nachfolgt, wo Jesus wirklich die Nummer eins in meinem Leben ist, dahin, ich sehe auch deine Hände, Halleluja, sogar beide Hände, danke Jesus. Noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, dann wollen wir jetzt gleich miteinander und füreinander beten und wollen das festmachen, sodass du hier nach Hause gehst. Ich sehe noch diese Hand auch. Ja, Halleluja. Danke, Jesus, für all diese Hände. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte wirklich, dass Jesus mein Leben erfüllt. Dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Halleluja. Gott sieht deine Hand. Gott sieht die Entscheidung deines Herzens. Und er sagt, ja, genau, aufgrund dieser Entscheidung deines Herzens nehme ich dich an. Aufgrund dieser Entscheidung deines Herzens fülle ich dich mit meinem Geist. Und das wollen wir jetzt zusammen festmachen. Und da wollen wir jetzt zusammen beten. Und ich möchte dazu auch einfach ganz kurz die Hand auflegen und will ich den Heiligen Geist über dir freisetzen. Ich möchte mit dir ein Gebet sprechen, wo du einfach auch mit deinem Mund es bekennst, mit deinem Mund es aussprichst. Und deswegen ganz schnell, wenn du deine Hand gehoben hast, gerade jetzt, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne. Komm einfach kurz aus der Reihe raus und komm hier nach vorne. Genau, komm einfach nach vorne. Kommt einfach hier nach vorne. Jeder, der seine Hand gehoben hat, auch da drüben. Jeder, der seine Hand gehoben hat. Halleluja. Kommt einfach ganz schnell nach vorne. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Wunderbar. Ihr dürft zu mir schauen. Genau so. Müsst nicht auf die Leute schauen, sonst seid ihr so abgelenkt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da? Da war, glaube ich, noch jemand, der seine Hand gehoben hatte. Komm einfach noch dazu. Okay. Komm einfach noch dazu. Ich glaube, da war noch jemand, weil wir wollen jetzt zusammen beten. Ja, es ist wichtig. Weißt du, du sagst, ja, okay, das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das stimmt. Aber Jesus hat auch gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Deswegen scheu dich nicht, jetzt nach vorne zu kommen. Ich kann dir nur hier vorne die Hand auflegen und wirklich für dich beten. Also scheu dich nicht, nach vorne zu kommen und das hier mit uns zusammen zu beten und dich damit eins zu machen. Wir wollen jetzt einfach unsere Augen schließen. Wie gesagt, wenn Gott zu dir gesprochen hat, du hast gerade deine Hand gehoben, du bist noch nicht hier vorne, dann komm einfach noch dazu. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast auch deine Hand im Geist gehoben oder auch sichtbar, ohne dass ich sehen kann, dann schließen wir dich mit ein in dieses Gebet und wir beten es einfach zusammen. Ich bete es laut vor und du betest mir einfach laut nach und dann lege ich dir einfach die Hand auf und setze wirklich dieses neue Leben in dir frei und ich spreche es dir zu in Jesu Namen. Halleluja. Lass uns einfach alle im Raum unsere Augen schließen. Jeder, der es einfach mitbeten möchte, spricht es einfach laut nach. Aber insbesondere hier vorne, sprich es einfach mir laut nach. Sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um mich zu erlösen, um mich zu befreien von einem Leben ohne Gott, in Gottes Ferne. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Ich kehre um zu dir. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Reinige mich durch dein Blut. Mach du jetzt mein Leben neu. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Fülle mich mit deiner Liebe. Von heute an sollst du die Nummer eins sein, Jesus. Von heute an will ich mit dir leben. Will ich dir nachfolgen. Will ich zu dir gehören. Und nichts und niemand soll mich mehr trennen können von dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.